In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Das ist richtig. Das ist das, ja auch oft. Das ist. Deine Gespielen. Die Gespielen. Des Herzens. Ja. Pfister oder Pfister nicht? Wie heute hieß einer im Rocket League-Spiel, hieß heute einer The One Who Never Hangs. Mhm. Interessant. Also. War gut. Ja, war gut. War gut. Hast du verloren? Ja. Warte, ich habe gerade auf Rekord gedrückt. Oh, Rekord! Hast du gemerkt? Ja, sonst hätte das ich den Stream noch nicht angeschmissen, ne? Das wird immer subtil über so eine Robotersprache gemacht. Ja. Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe vom Dietercast und scheinbar wird es zur, ich möchte fast sagen, Marotte, das Pocho und meine Wenigkeit diesen Podcast eröffnen und später die große Fußball-Koryphäe und Social-Media-Maus Ricky dazustößt. Der ist jetzt noch duschen, der ist aber schon zu Hause, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Der hat bestimmt auch schon seinen C86 oder was da alles gibt. C64? Was, Pocho? Was meinst du, was er in der Hose hat oder was er an Auto fährt? Computer. Ach so, C64. Ich glaube, der Ricky, der hat einen C128. Hat das er hat, schon? Was heißt schon? Das Krasse ist, ja? Ja. Das hat, bist ja noch sehr jung. Ja. Aber hattest du einen C64? Ich finde es immer sehr egoistisch und arrogant, wenn man das von sich selbst behauptet, wenn du das sagst. Ja, ja, jetzt ist es raus. Ich bin mega jung. Ja. Hattest du noch einen C64 oder hast du mit Amiga gestartet? Amiga. Ich habe nicht mit gestartet, aber hatte ich selbst nie, durfte ich immer mitverwenden. Ah, okay. Ich hatte ja auch C64 und einer auf meiner Straße hatte den C128. Nein. Und das bezog sich natürlich auf die Kilobatt-Stärke des Prozessors. Also war der C128 mit 128 Kilobit, wie man so schön sagt. Ja. Natürlich doppelt so leistungsstark wie der C64. Unglaublich. Unglaublich. Das merkte man, wenn Spiele funktionierten auf dem C128, daran, dass die viel schneller gestartet sind als auf dem C64. Das Problem war aber, dass die meisten Spiele, die man damals gespielt hat, was heutzutage drüber gelacht werden würde, dass die nur auf einem C64 liefen. Und darum musste der mit seinem Hipster C128 damals ein Programm, musste man noch selber schreiben, damals mit Basic, dass das ein C64-Emulator wurde. Guck mal. Ne? Nur so, nebenbei. Nur stark. Ja. War dein C64 Holz verdient? Nein, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich hatte nicht einen der ersten. Nee. Aber ich habe dann sogar zu Zeiten sowohl ein C64 als auch ein Amiga im Zimmer angeschlossen gehabt. Ja. Was damals. Gleichzeitig. Auch, ja, gleichzeitig. An einem Fernseher. Ja, wenn du ein iPhone hast und auf der anderen Seite klebst ein Samsung. Ja. Auf die Rückseite des iPhones. Ja. Das wäre auch noch eine coole Aktion, ne? Das wäre cool. Einfach mal so ein Note auf ein iPhone X kleben. Aber. Er hat X gesagt. Ja, was sag mal 10? Ja. Ja? Ja. Sag mal, Patrick, ich hab ja keinen. Patrick Stork. Ja, darum frage ich. Okay, ihr seid ja so. Ja. Ne? Ihr seid ja wirklich so. Du Pocho, ich kann's ja sagen. Ja. Letzte Woche, ich hab's ja schon gesagt, ich hatte schwere Stunden zu überstehen mit meinem Finger. Ja. Ihr wisst es sicherlich noch. Und ich kann euch sagen, Nagel muss nicht gezogen werden. Oh Gott sei Dank. Die da war es auch jetzt gerade live. Es ist eine mentale Sache. Ja. Ich habe mental mit meinem Fingerfleisch den Nagel hochgepresst. Oh. Es ist alles eine Mentalitätsfrage. Das Leben, Pocho, ist eine Mentalitätsfrage. Ja, ja. Und nun, ich war ja letzte Woche krankgeschrieben, ab Dienstag oder wann. Ja, und du hast einfach Dienstag nur gewesen gechillt, sein, ne? Ja, klar. Du hast gechillt, oder? Ich habe ein wenig gechillt, hab mir mal so richtig schön die Seele freigeschoppt. So Real-Life-Shopping hast du gemacht. Ja, ne? Ja, ja. Also nicht so wie der gemeine Single im dunklen Zimmer, wie ich das mache, Online-Shop. Nein, du warst draußen unter Menschen. Ich war draußen in der Stadt Hannover. Das ist schon gefährlich an sich. Ja, ist gut. Wenn man weiß, wie man sich bewegt in Hannover, dann passiert einem auch nichts. Wenn ja, du mal, ja, du hast natürlich so eine Kutte an, wo natürlich hinten dein Clan-Tag drauf ist, ne? Aber ja. Ja, habe ich mir ausgedacht. Da weiß nämlich kein Clan, wozu ich gehöre und denken sich, ah. Wenn du mich vorstellst, sagst du ja auch erstmal, ich bin so ein, ich bin Mulatte, ne? Mulatte? Mulasse heißt das beim Shisha-Tabak. Mulasse. Mhm. Das macht den Shisha. Oh, übrigens, ja. Das geht jetzt raus an einen unserer allerfamesten Hörer, Fadi. Fadi ist der Besitzer vom True Passion Tabak, der aktuell heißeste Tabak neben 187 auf dem Tabakmarkt. Ich muss sagen, Fadi, jetzt, ich habe mich nicht getraut, das hier in die Augen zu sagen, weil ich Angst hatte, dass mir die Fußnägel gezogen werden oder irgendwie sowas. Aktuellen True Passion Tabaki sind zu trocken. Dann, wenn ihr euch aktuell, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Charge oder so ist, holt euch so ein Fläschchen Molasse immer mit. True Passion momentan zu trocken. Ich muss wirklich eine Warnung aussprechen, fast schon. Ich muss eine Warnung aussprechen. Ist ja, was Trockenheit von Tabak angeht, kann ich als Vierteljahrhundert, ungefähr Typ, der im Vierteljahrhundert raucht, ja, sagen, dass ja zum Beispiel, ist bei mir ja so, ich rauche ja auch schon mal gerne eine selbstgedrehte Zigarette. Ja. Und da könnte ich niemals von, also ich rauche an Zigaretten ja immer Marlboro und auch nichts Ausländisches oder so, ich bezahle nicht viel Kohle dafür. Ja. Und ist mir aber auch egal. Und könnte aber nie Marlboro Tabak nehmen. Und dann diese Röhrchen oder was? Ist. Nee, weil der zu trocken ist. Nee, wenn ich mir selbst einen drehe. Ach so. Dann wäre der mir zu trocken. Und darum muss ich immer Javanse Jongens Tabak haben. Echter holländischer Tabak. Au, ja, ist der extra ein bisschen sapschiger? Ist so richtig fluffig, ist der. Au. Ist das ein Geheimtipp oder ist das unter in der Szene? In ist der das schon? Szene ist das schon bekannt. Also ja? ist Javanse Jongens ein Titel wie oder ein Name wie Gizeh oder OCB oder ähnliches. Ah, OCB kenne ich. Ja, natürlich. Ja. Ja, der hat ja mal bei TNA gewrestelt. Genau. Ja. Da war die Championess. Ich war ja mal, ich war letzten Mittwoch oder Donnerstag was, glaube ich, habe ich ja gerade gesagt. Ich war mir so richtig schön die Seele vom frei shoppen. Mhm. Da war ich in ein oder anderen Modeboutiquen. Boutique? Boutique, ja. Ich dachte auch schon, in Hannover gibt es ja nicht so ein Woolworth oder wie meine Eltern früher gesagt haben, Wollwort. Wollwort, ja. Da geht man auch nicht in Wollwort, um zu shoppen, sondern da geht man zu, weiß ich nicht, Ulla Popkin oder so, ne? Ja, da gehe ich ja aber auch gerne hin. Mhm. Das sind so diese Hipster-Tipps, wo man sagt, hey, jetzt echt? Ja, doch. Ah, ich bin einfach so smart und hab diese Assi oder was auch immer Barriere durchbrochen und geh da mal ruhig hin. Geh mal zu Ulla Popkin, Poncho. Geh mal zu Ulla Popkin. Ja. Das ist, die haben schon schöne Sachen, die machen Schlangenfuß. Geh mal zu Ulla Popkin. Nee, ich hab mir zwei Hosen geholt. Ja. Eine Jeans und eine Chino. Eine Jeans, eine Chino. Eine schöne Chino habe ich mir gewünscht. Eine Chino? Ja, Chino-Hose. Alles straight. Ja, bei straight deiner fit. Figur. Ja. Du. Ich trage ja Bootcut. Ja, natürlich, weil du Boots trägst. Das ist in der Tat richtig. Ich trage ja nur Sandalen. Ja, aber was wollte ich jetzt? Ja, ich habe nicht mehr so eine super Figur, muss ich sagen, weil mein linker Oberschenkel, der ist ja jetzt deformiert. Ja, der ist deformiert, ja. Ja. Und es hat in Hannover ein neuer Shisha-Shop aufgemacht. Das ist ein schweres Wort, oder? Ja, finde ich auch. Hm. Ja, ich wollte immer mal gucken, ob es in Schwarmstedt einen Shisha-Shop gibt. Würde man ja am Telefon sagen, schönen guten Tag, Schmidt hier vom Shisha-Shop Schwarmstedt, was kann ich für Sie tun? Ja, bin ich da rein und bei den Brüdern, gut, er hat an der Leibniz-Uni studiert, hat sich dann am Ende rausgestellt. Ich war da sehr lang und habe mich mit dem ausgiebig unterhalten. War nicht alleine da, aber so, gequatscht. Und dann hatte der im Schaufenster, ich wollte einfach mal rein, weil neuer Laden, ne, und einen Tonkopf brauchte ich eh. Bin mal reingegangen und da gab es dann eine riesen 2-Meter-Shisha. Okay. Riesig. 2 Meter? 2 Meter. Mit 6, kannst du 6 Schläuche dran machen, was totaler Quatsch ist, weil wenn 2 ziehen, ist schon Feierabend. Dann. Aber just for the laughs, sozusagen. Er hat davon 2 verkauft, hat er gesagt, an Messen. Ja, ist natürlich, Ist natürlich auch so ein geiler Gag, wenn du bei so einem Messestand irgendwo in der Outside Area so sechs Sitzsäcke. Meine Güte, das ist heute aber echt krass. Sechs Sitzsäcke direkt vor dem Shisha-Shop in Schwarmstedt. Genau, mit so einer Shisha in der Mitte und ne, das ist natürlich das ist ein Blickfang, wie man so sagt. Absolut. Hier ist ein Hingucker, ja. Ja, ein Hingucker. Und dann habe ich gesagt, wir haben uns den angeguckt, haben uns die Shisha so angeguckt und er meinte so, ja und, Interesse? So, hat aber selber gelacht. Ne? Ich so, weiß ich nicht. Hättest du einen Namen für sie schon? Ja, Doris. Ja, schön. Sowas wahrscheinlich. Und dann habe ich gefragt, so, wer kauft denn sowas, habe ich ihn gefragt. Er so, ja, in der Regel immer nur Giraffen. Und da hatte er mich. Da hatte er mich. Der ist super aber nicht Gag, so schlecht. Super Gag. Und habe ich ihm gesagt, ach komm, Digga, erzähl mir nichts, ne? Mhm. Ich brudi dann auch immer ekelhaft die Leute an und meine Menschen, die mit mir irgendwo hingehen. Und ich bin zu Fremden offener als zu Menschen, die ich kenne. Ja, kenne ich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir machen seit Jahren Podcast zusammen. Und ja. Und dann sage ich zu ihm, ach komm, Digga, erzähl mir nichts. Den hast du mindestens schon 20 Mal gebracht, oder? Mhm. Er so, ich habe nicht mitgezählt, aber kann gut hinkommen. Und auf diesen schlechten auch so. Gag sind wir dann ins Gespräch gekommen. Schön. Und es hat gemenschelt. Er war ein pfiffiger Typ, ich sag mal, so Mitte, Ende 20, Student. Sehr eingedeutschter. Was war es? Türke, irgendwie sowas? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Arab. Sehr, sehr sympathischer Typ. Und dann habe ich da noch, das ist aber immer so, ich kann es ja auch Nein sagen, ne? Und ich habe dann halt so spaßeshalber gefragt, was er so für neuen Tabak hat. Und er hat zum Beispiel von eben, ne, True Passion, Oculum. Es gibt eine neue Oculum-Serie von True Passion. Ja, unfassbar. Jojo Berry. Das sind so Waldbeeren, Erdbeere ist da alles drin, ne? So ein bisschen. Alles mit diesem Oculum gemischt. So. Und dann habe ich mal diese ganzen neuen Tabaksorten, die er hat, mal durchgeschnuppert und fand ich allen echt super. Und ich habe noch genug. Ich habe so viel Tabak zu Hause. Das sind auch Kosten, ne? Hast du da 8 Dosen oder 10 Dosen? Das sind 160 Euro. So, das kostet 16, 17. Also, es ist auch nicht die Welt, so für 16, 17 Euro Tabak zu kaufen, aber ich habe so viel und rauche so wenig, dass Müssen wir auch Vernichtungsrauchen machen. Müsste man eigentlich mal machen. Es ist ein richtig schlechter Deal, den ich hier mal eingehe. Aber ich war dann wirklich, ich fand diesen Jojo Berry so gut. Und er hat auch gesagt, soll ich den Kopf machen? Können wir Probe rauchen? Ich so, nee, Digga. Nee, so lange können wir auch nicht mehr. Und ich fand ihn so sympathisch. Ich bin auch langsam davon weg, dass ich den Leuten Masche unterstelle. Das ist einfach ein netter Typ gewesen, der vielleicht, Papi, weiß nicht, hat ihm den Laden finanziert. Ich weiß es nicht, aber er war ein netter Typ. Und ich habe gesagt, Digga, komm. Jager hieß er. Heißt er wahrscheinlich immer noch, ich will's hoffen. Komm, pack ein, hier, ich nehme den Kopf, nehme den Tabak und dann hat er gesagt, komm hier, der Kopf hier, kostet 7 Euro. Komm, mach mal für 5, kriegst du noch 7. Es gibt so 7 in Köpfe, damit der so ein bisschen in der Luft schwebt, der Tabak, damit er besser zirkuliert, ja. Hallo? Ja, hallo? Ja. Und dass du den Tabak nicht so durchpresst durch die Löcher im Kopf. Dafür ist das ganz gut. Haben wir noch so 2 Siebe gegeben. Ich habe keine Ahnung, was so ein Sieb kostet, 50 Cent oder so. Ich weiß es nicht. Hat er noch mal 2 reingeschmissen in die Tüte. Oh, hat er eine Mixtüte gemacht sozusagen. Ja, so eine bunte Tüte hat er gemacht. Hat er gesagt, brauchst du noch Mundstücke? Ich so, nee, gut, hier, Handvoll noch mal irgendwie unter den Tisch gegriffen, hat eine Handvoll Mundstücke gegeben. Zuck. Das war so schön und ich habe mich so wohl gefühlt. Freue mich über so Giveaways ja auch immer. Ja, Giveaways, ne? Und Mundstücke geht immer, kostet nichts. Ja, nein, aber auch, wenn ich zum Beispiel in meiner Werkstatt bin. In der Werkstatt? Ja, mit meinem Auto. Ach so, ich dachte bei Aldi. Nee, in der Werkstatt mit dem Auto. Ja. Weil wir haben hier vor Ort eine Smart-Werkstatt. Oh. Ja, wie heißt? Ja. Jetzt pass auf. Clever und smarter. Ah, ja. Ja, und wenn du da in der Werkstatt bist und dein Auto abholst, hängt an der Scheibe immer die Rechnung im Umschlag. Ja. Und dazu ein Schlüsselanhänger mit einem Chip drin und ein Kuli und ein Umhängeband. Finde ich gut. Was war denn ein Kuli? Ein Kuli und ein Umhängeband. Ne? So mit so einem Karabinerhaken, so ein Band. Das finde ich mal schön. Ja, braucht. Natürlich braucht man sowas nicht, ist ja klar. Aber dass jemand an denkt und weißt du, natürlich. Dankeschön. Die Masche ist natürlich da, ne? Ein kleines Dankeschön, da steht der Name von der Firma auf dem Kuli und so. Ja, durchaus verstehe ich das, ne? Aber warum nicht? Ey, drauf geschissen. Ich nehme es mit, kann es ja wegschmeißen. Aber ich finde das immer ganz nett, wenn Leute sich da irgendwie so ein bisschen Mühe machen und vorher Gedanken gemacht haben. Oldschool Trading sozusagen. Bevor wir beiden Draht standen und jetzt wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, da begrüße ich den Mann, der auch ganz fest im Abstiegskampf momentan drin steckt. Ricky, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Hallo, liebe Zuhörer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Dieter. Hat man schon nachgefragt bei dir? Angefragt? Ja. Machst du nicht, ne? Ich überleg noch. Naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Marco die Saison beendet. Nee. Nee. Dieser Hass, ne? Möchtest du heute nicht über den VfB reden? Doch, wir können sehr gerne ausführlich über... Ja, ausführlich jetzt nicht, das wollte ich damit nicht anrichten. Sprechen. Wenn ich auf die Tabelle gucke und sehe den Meisterschaftszweikampf, Bayern hat jetzt Federn gelassen. Ja. Dortmund ist die Eins, ja, dann die Bayern, dann kommt auch schon Leipzig und Frankfurt und so weiter. Mainz. Ich finde das. Sehr gut. Ich finde das spannend. Ja, klar. Ich find's auch gut, ja. Da habe ich jetzt wirklich nicht mitgerechnet. Während wir die ganze Zeit lachen, versuche ich die ganze Zeit eine andere Analogie zu finden für irgendwelche Größen, die niemals Beachtung gefunden haben. Irgendwie Churchill oder so, aber doch, er hat auch Beachtung gefunden in der Geschichte. Irgendwie einen großen Schauspieler, der eigentlich immer performt hat, den man nie beachtet hat. Ich weiß es nicht, aber nichts kommt. Borussia Mönchengladbach so nah gerade. Einfach weggevanished. Einfach sie existieren gar nicht. Wir ignorieren. La la la la la la, wir machen die Augen zu, Pocho. Euch gibt's gar nicht. Ja. Ich habe am Anfang ja wirklich gedacht, das wäre nur meine Wahrnehmung. Nee, ist inzwischen auch meine. Aber das, was ich dann ganz schlecht übrigens, und danke für jeden, der es sich angeguckt hat, von meinem eigenen Fernseher mit der Handykamera aufgenommen habe. Ja. Dieses Intro von Wonti. Ja. Meinem eigenen Fernsehen. Ja. Wo er dann wirklich dann anfängt zu reden, bla bla bla, Bayern, Dortmund und die Mannschaft der Stunde. Und ich habe gedacht, da endlich ist es auch bei Sky angekommen. Der Trainer und Manager, Ralf Rangnick. Ja. What? Ja, ist schon ulkig, muss ich sagen. Tja. Die Bayern? Also aber ich find das ganz sympathisch, wenn wir so die Wahrnehmung der anderen beiden Vereine des anderen sehr mal kurz anmerken. Die Bayern wirkten für mich im Spiel, also nur einfach mal so kurz angeteased, die Bayern wirkten für mich überfordert irgendwann. Ja, heillos. Ja. Und in Stuttgart brennt der Baum. Ja. Aber so richtig. Aber ganz kurz dazu, Gomez, das war niemals eine zweite gelbe Karte. Ich verstehe es nicht. Kannst dich verstehen. Ricky. Ja. Wollen wir von vorne anfangen? Ja. Ich dachte, wir können schön einleiten mit einem fröhlichen Thema, dem VfB Stuttgart. Aber lass uns mal wirklich kurz über Gladbach. Ich habe versucht. Wir können auch über andere Dinge sprechen. Ich habe wirklich versucht, in meinem sehr begrenzten Spielraum, den ich in meinem Kopf habe, mir irgendwie, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum selbst mir, dem allerletzten Typen hier in diesem Podcast, der am allerbescheidensten Fußball konsumiert, auffällt, aber irgendwie, aber die sind Zweiter. Aber irgendwie kriegt's gar keiner mit. Und ich glaube, zu wissen, warum es so ist. Und ich glaube, weil ihr einfach unaufgeregt, ruhig und, jetzt kommt's, keine Charakterköpfe habt. Der Maxi Eberl ist eigentlich ein netter Typ. Wenn du dir denkst, mit wem könnte man... Mit wem könnte man richtig geilen Abend haben? Sagst du Bescheid, wenn wir über Fußball reden. Wenn man einen richtig geilen Abend haben könnte, dann fällt mir irgendwie jetzt von Gladbach keiner ein. Ich weiß es nicht. Der Trainer hier, Dieter Hecking und so, weiß ich nicht. Also das ist ein netter Typ, der macht einen guten Job. Kannst du es ein bisschen leiser drehen vielleicht? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist es, Pocho. Ich glaube, darauf kannst du es runterbrechen. Und ich glaube, Pocho, du kannst es auch als Kompliment sehen. Ihr habt nicht so Geistesgestörte wie in München, wo keiner weiß, was der andere gerade redet, und ihr habt da nicht so einen grenzdebilen Typen mit Geheimratsecken bis nach Meppen, da den Bratzo, der irgendwie nur noch dummes Zeug sülzt. Ihr habt da nicht so völlig Geistesgestörte wie in Stuttgart, wo kannst du eigentlich nur noch abwinken bei dem Verein. Und ihr habt halt nicht so eine, ihr seid halt aber auch nicht die Mannschaft der Stunde wie Dortmund. So, weißt du? Ja, dann ist aber Leipzig sie erst recht nicht. Ja. Ich glaube, Leipzig polarisiert grundsätzlich erstmal wegen dem RB, wegen des Projektes. Polarisieren die schon mal, und natürlich, der war jetzt eingeladen bei Von Torra, und da muss man natürlich über diesen Verein reden, das ist so. Ich glaube, das war einfach nur unglücklich in diesem Fall, dass man ausgerechnet auch noch über Leipzig, Dortmund und Bayern geredet hat, aber nicht, ich glaube gar nicht wieder über Gladbach. Nee. Oder auch bei Sky 90, da habe ich den Podcast gehört, auch gar nicht über Gladbach. Gibt es gar nicht. Gladbach gibt es original nicht. Gladbach ist das neue Bielefeld. Die Sportschau hat es anders gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr beide die Sportschau gesehen habt. Ricky, hast du sie gesehen? Nein, nee. Ja. Danke. auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat es in der Berichterstattung der Sportschau wirklich dann auch mal gehießen, aus dem Zweikampf ist mindestens ein Dreikampf geworden. Das fand ich ja schon mal nett. Aber Leipzig jetzt auch gewonnen. Ja. Ja. Ja, ja, so. Aber reden wir doch zuerst mal über Stuttgart. Lass mal doch mal über Stuttgart reden. Was ist denn los, Ricky? Warum dein Buchwald? Was ist denn da mit dem Buchwald? Pissen die sich jetzt gegenseitig an? Was ist denn mit dem Buchwald? Ja, der Buchwald ist zurückgetreten als Aufsichtsrat, weil Berthold doch internes ausgeplaudert hat. Ach, deswegen, weil der bei Sky 90 erzählt hat, wie der Buchwald tickt. Ja, ob das, Ricky, ist das deswegen gewesen? Moment. Ja. Ja, spielst du jetzt FIFA oder? Ja, jetzt habe ich es ausgemacht, weil. Na, Gott sei Dank. Solange ihr weil der jetzt GT Sports startest. Ja, richtig. So, dann herzlich willkommen nochmal von mir. Jetzt bin ich auch hier. Ja, Pocho, dieser kleine Affront, der musste sein. Es tut mir leid. Ich finde es wirklich, das möchte ich hier noch sagen, ich finde es wirklich erbärmlich, wie sogenannte Sportjournalisten das ganze Thema einfach wirklich komplett totschweigen. Und dann findet auch noch ein Topspiel am Samstagabend statt, über das man nicht redet. Selbst wenn, weiß ich nicht, Uerdingen gegen Mainz da gespielt hätte, hätte man mehr am nächsten Tag bei Wonti drüber gesprochen und bei anderen Doppelpässen, als jetzt im Fall von Borussia Mönchengladbach, obwohl da ja wirklich auch noch viele Themen waren, die man hätte besprechen können. Die rote Karte für den Vogel, der, wie hieß der denn? Nübel, genau. Das Tor von Christoph Kramer, was natürlich hervorragend war. Also das sind alles so Themen, die werden komplett totgeschwiegen, und ich finde es einfach nur noch erbärmlich und traurig. Mhm. Ich möchte Sportberichterstattung nicht auf so einem Schülerzeitungsniveau erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber das ist leider Gottes nicht nur bei Sky der Fall. Es zieht sich durchweg. Und dazu, eins muss ich auch noch sagen, das schicke ich schon mal voraus. Ich hoffe, also wir haben jetzt nicht so viele Hörer, aber vielleicht kann man das rausschneiden und an alle Podcaster versenden. Wenn ihr völligen Dummwichser über einen Videoassistenten redet, dann wäre es gut, wenn ihr wisst, wie der Videoassistent funktioniert. Ich habe, glaube ich, jetzt in jedem Podcast gehört, ja, wie kann denn das sein, dass der da bei der Abseitsentscheidung einfach eingreift? Es heißt doch nur bei eindeutigen Fehlentscheidungen. Also mittlerweile sollte es wirklich jeder völlig Behinderte mitbekommen haben, dass der Schiedsrichter jedes Tor, beziehungsweise der Videoassistent jedes Tor überprüft und dass Abseits immer ein Faktor ist. Da gibt es nicht, ist nicht ganz eindeutig. Weil bei Abseits gibt es, das ist die einzige Entscheidung, die nicht schwarz oder weiß ist. Deswegen greift dort immer der Videoassistent ein. Immer. Das kann man doch einfach gar nicht verstehen, wenn man regelmäßig Fußball guckt. Deswegen gibt es ja diese teuren kalibrierten Linien jetzt. Ja, das geht mir aber so auf den Sack, dass jeder dann sagt, in seinem Arschloch-Podcast, ich kann es nicht mehr verstehen. Also als Fan, da weißt du ja gar nicht mehr, wann er hier pfeift. Mhm. Also ohne Scheiß, ey, stell dich doch nicht so saudumm an. Abseits ist doch das Einfachste, was du entscheiden kannst. Weil es gibt entweder Abseits oder es gibt kein Abseits. Es ist egal, wie knapp Abseits ist. Abseits ist nun mal Abseits. Fakt. Ist einfach so. Und dann kann man auch nicht sagen, Abseits ist erst Abseits, wenn es 3 cm Abseits ist. Genau, Abseits diese Diskussion, die gab es ja, ne? Wenn es 15 cm Abseits ist, ist doch scheißegal. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, Moment mal, aber das waren ja nur 16 cm. Wegen dem Zentimeter machen wir jetzt rum, oder was? Nein, Abseits ist Abseits. Fertig, Punkt. Und der Linienrichter, Quatsch, der heißt ja anders, der Videoassistent überprüft generell jedes Tor. Jedes verfickte Hurensohn-Tor wird überprüft. Auf Abseits und ob irgendeiner einen Finger in ein Arschloch von einem anderen hatte. Wird alles genau nachgeguckt. So. Ja. Ich gar nicht aufregen. Ich muss hast aber, ja auch nicht. Hat er ja auch nicht. Hast du das, die Reaktion? Aber gab es denn schon mal einen Video Assistance Referee Eingriff, weil jemand einen Finger von anders im Arsch hatte? Kurze Frage. Ich wollte es ein paar Mal schon einfach dazu kommen lassen, aber ja. Bislang haben meine Log-Angebote die Spieler nicht dazu. Ja, ich habe die da nicht dazu gebracht, dass die es einfach mal probieren mit so einem okay. Finger. Okay. Nee, das wollte ich nur wissen, Potsch, Entschuldigung. Hast du denn die Reaktion auf Twitter heute mitgekriegt zum SDR-Podcast? Also ich glaube... Nein! Nein, du, die Ricky meine ich jetzt nicht, ich meine Chris. Achso. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weil, ich verfolge das ja echt gerne, aber so viel, wie andere Leute Ricky zitiert haben, wie heute, und zwar 1:1 wirklich zitiert haben und diese Zitate auch gemarkert haben mit wörtlicher Rede, das habe ich noch nie erlebt. Ja, Arschloch, Hurensohn, wenn die einmal Dieter also hören würden. Das ist genau so eine Handballfresse. Aber ist das nicht so, Ricky? Das ja, habe ich noch nie erlebt. Warum, was war denn? Nein, wir haben halt... Bist also du erst wieder ausfällig geworden in deinem prätentiösen Podcast? Hast nee. Du wieder Dummkopf gesagt? Nee, im Gegenteil. Die zitieren ihn, als ob er Krösus... Ist er doch. Also erstmal muss ich sagen, dass der Butze, der Sebastian, mit dem ich das zusammen mache, natürlich wirklich ein kongenialer Partner ist für die ganze... Machst du das gar nicht mehr alleine? Tut mir leid. Nee, mache ich nicht alleine. Ich habe mir den Sebastian mit dazu geholt, der in Stuttgart verantwortlich ist für den großartigen Vertikalpass. Kleiner der berühmteste Arte. Block, den es auf der Welt gibt. Und das ist halt einfach ein sehr intelligenter Kopf, der genau der richtige Partner für so ein Podcast-Projekt ist. Denn aber Ricky, er sorgt immer dafür, dass ich mich in den entscheidenden Situationen nicht um Kopf und Kragen rede. Und gleichzeitig kann ich praktisch immer auf ihn zurückgreifen, wenn es darum geht, einfach eine sehr intelligente und meistens richtige Antwort abzuholen. Das ist schon mal wichtig für den... Doch. Dann aber was bildest du dir eigentlich ein, ja, andere Menschen eine Menge. Als intelligent einzukategorisieren? Ja, wenn es einer kann, dann ich. Also ich habe ja nun wirklich schon viele kennengelernt und da war alles dabei. Von daher kann ich sehr, sehr gut einschätzen. Wie fandet ihr eigentlich meine Guerilla-Operation beim Apple Store? Ja, hat mir sehr gut gefallen. War gut, ne? War super. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich fand es auch gut, dass der Titel indiziert war. Der Titel? Ja, mit Titel, Titellippe. Also Titel war indiziert auf einem Bild. Ja? Mit Sternchen, ja, ja. Siehst du, ach, guck an. So genau guckst du dir die Sachen an. Nee, ich hab jetzt einfach gedacht, wenn es schon im Mainstream nicht so richtig funktioniert, dann mache ich jetzt Guerilla-Praktiken. Ja, da muss man wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. In den ich spreche einfach wahllos Menschen an. Ist leider Gottes das Interesse an diesem kleinen Podcast hier etwas zurückgegangen. Ja. Naja. Das sieht man auch auf iTunes. Ich möchte darauf nochmal hinweisen, dass wir einfach nicht weitermachen, wenn wir nicht die 40 Punkte holen. Und 40 Steigen Punkte stehen in dem Fall für 40 Bewertungen auf iTunes. Und zwar eigentlich positive, aber es geht jetzt erstmal wirklich nur um diese 40 Bewertungen. Sind wir mal ganz ehrlich. Ob die positiv oder negativ sind, ist ja erstmal scheißegal. Ja. Also von daher wäre es wirklich angebracht für neue Hörer, die wir wahrscheinlich nicht dazu gewonnen haben, aber vielleicht seid ihr irgendwie zufällig an iTunes-Account gekommen oder so. Selbst wenn sie Leute haben, mit denen sie zusammen zocken oder sonst was und ja. denen sagen, schreibt mal eine positive Bewertung über Dietercast, wir nehmen auch die. Ja, klar. Dass ihr einfach auf der Straße Gruppen bildet, der eine hält einen fest und also ihr überfallt praktisch Leute auf der Straße, das meine ich. Mit dieser Gesichtserkennung, da ist es heute relativ leicht, sich Zutritt zu so einem Gerät zu verschaffen. Das heißt, ihr müsst dann zu dritt unterwegs sein, zwei halten den einen fest, der andere hält das Handy vor die Nase und dann könnt ihr da direkt loslegen. Das wäre nicht schlecht, aber... Ja, damit das jetzt nicht völlig durch die Decke geht, bitte nur noch 3, weil wir brauchen nur die 40 Punkte. Ach, haben wir schon 37? Glaube 32 oder 37, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Ich verwechsel 7 und 2 immer ganz gerne. Hast du eine 7 und 2 Schwäche? Seit wann? Nee. Habe ich nicht. Wie kommst du darauf? Das haben viele berühmte Leute, dieses 7 und berühmte 2. Leute. Ja. Jetzt wird er noch. Ach doch, dann habe ich sie doch. Dann, ganz eklatant. Und den Satz hat dir doch gerade der Basti vorgeschrieben. Der Basti? Ne, der Abutze. Der ist Sebastian. Du, da lege ich Wert drauf. Wie ich den nenne, mein Freund. Das bleibt ja wohl mir mal ganz selber persönlich. Ja, das stimmt, das bleibt dir überlassen, aber mir bleibt es dann wiederum überlassen, das zu kritisieren. Auch da für mich ist es schon immer Basti gewesen. Ja. Ja, das ist schon immer Basti. Keine offene Art, die du da hast. Gekriegt, dass da jemand anders bei ist, aber es war immer schon der. Für mich war es immer Basti. Fantastisch. Ja, ey, mach mal gerade. Schlagen die sich. Draußen ist wieder was los im Hausflur. Das gibt's ja gar nicht hier. Mach mal die Tür auf, bitte, Potscho. Mach mal Brennpunkt bitte. Grevenbruch, du. Also, sozialer Brennpunkt. Eieieiei. Ist schon, nee, ist schon wieder vorbei, glaube ich. Außerdem, nee. Mach doch mal bitte auf. Ich kann doch nicht von hier aus nicht die Wohnungstür aufmachen. Hast du. Ja, aber du kannst. Wie klein ist denn deine Wohnung? Dann steckst du das 87 Quadratmeter. Der wohnt in meiner Trucker-Kabine. Steckst du den Rechner kurz aus, der hat ja noch Reststrom immer im System. Da gehst du mal kurz ans Fenster. Ja Potschos Akku ist noch von 97. Da, ja, der Charge-Effekt. Da geht nichts mehr. Ja, schön. Aber jetzt wenn der sich die Ladezyklen anguckt, da kommt einfach nur so eine umgedrehte 8. So auf den ja. Ja. Wie ist denn das da jetzt gewesen? Ist der, in Stuttgart, ist der Buchwald wirklich deswegen zurückgetreten? Weil so wie du diese Position auch bei Twitter beschrieben hast, dass so kann ich mir das echt vorstellen, wie das abgelaufen ist. Dass der Reschke wieder zum Buchwald gegangen ist und gesagt hat, ja, aber so kannst du ja nicht hier mit Dings reden über so offene Sachen und so weiter. Der Buchwald, wo ich gesagt habe, hier, du kannst dich am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich gehe. Also das fing ja schon vorher an, das ganze Thema mit Buchwald. Im November gab es irgendwie so ein ominöses Interview, kurz vor so einem jetzt angeblich sehr wichtigen Spiel gegen Frankfurt. Im Nachhinein kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es wichtig war, weil keiner davon ausgegangen sein dürfte, dass wir das gegen Frankfurt gewinnen. Es klingt so völlig absurd, so, ey, vor diesem wichtigen Spiel gegen Frankfurt. Ja, und was geht's da? Dass du nicht 6-0 oder 7-0 verlierst? Oder um was ging's genau? Egal. Da hat er jedenfalls ein Interview gegeben und ich fasse es jetzt relativ kurz zusammen. Er hat Reschke für dessen Transferpolitik kritisiert und natürlich auch für die Nummer mit Korkut, dass der Vertrag noch verlängert wurde in der Sommerpause, um ja den Mitgliedern bei der Mitgliederversammlung so ein kleines Goodie zu geben. So ging es eigentlich los und er wurde dann natürlich daraufhin zurückgepfiffen von Herrn Dietrich, vom Präsidenten. Und es gab dann eine wirklich schon putzige Stellungnahme im Dezember von Guido Buchwald. Da musste er sich dann praktisch von seinen Äußerungen im November distanzieren. Und ich verlese mal diese Stellungnahme von Guido Buchwald. Ich habe mit dem Präsidenten, dem Präsidium und dem Vorstand intensive Gespräche geführt und erklärt, dass meine aus einer Emotion heraus getätigte mediale Äußerung ein Fehler war. Mediale Äußerungen ein Fehler waren. Denn den ich sehr bereue, warte mal jetzt, ich schieb das mal hoch, den ich sehr bedauere. Ich habe nach wie vor vollstes Vertrauen in die Arbeit von Michael Reschke, seinen Vorstandskollegen und der Vereinsführung. Heil Dietrich. So, also das ist so eine Aussage, die wurde ihm definitiv diktiert. Aber das ging halt dann darum, um einfach mal die Wogen hier zu glätten und Ruhe im Puff zu haben. So, und jetzt ist er relativ überraschend nach dem Spiel gegen Freiburg ja von allen Ämtern zurückgetreten. Er hatte noch im Verein selber so einen Repräsentantendeal, nenne ich das jetzt einfach mal. Und er war ja, wie gesagt, dann Aufsichtsratmitglied und dementsprechend dann für die AG tätig. Und wie gesagt, er hat sich jetzt von diesen beiden Posten losgelöst und es war oder ist bislang eigentlich nicht 100% klar, was da vorgefallen ist. Es heißt halt, dass es nach dem Spiel im VIP-Bereich zu verbalen Schlagabtäuschen gekommen sei zwischen Buchwald und einem anderen Aufsichtsratmitglied. Das wurde nicht namentlich bekannt. Bis jetzt habe ich davon jedenfalls nichts mitbekommen. Nee. Also deswegen sage ich mal nein. So richtig weiß man auch nicht, warum. Ihm wurde dann unterstellt, dass er an der aktuell sportlichen Misere schuld sei, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Warte mal, hier gibt gerade was Neues. Buchwald zum Rücktritt beschimpft, klar, im VIP-Raum. Das werde ich gleich noch vorlesen. Boah. Das kam jetzt gerade rein. Nein. Ja, jetzt gerade. Also, das ist doch wirklich Wahnsinn. So, aber zurück zu meiner Erklärung und dann bin ich mal gespannt, ob die sich deckt mit dem, was wir jetzt gleich hier live vorlesen können. Meine Vermutung war, dass nach dem Spiel, ja, das war ja das 18-Uhr-Spiel am Sonntag, einfach Sky weiterlief und Thomas Berthold war ja zu Gast. Und Thomas Berthold hat eine Menge erzählt, wie immer auch eine Menge Blödsinn, aber er hat einen ganz entscheidenden Satz gesagt, beziehungsweise hat eine Frage beantwortet von Patrick Wasserzieher, die, glaube ich, für Unruhe in Stuttgart gesorgt haben dürfte. Die spiele ich euch mal kurz hier nochmal vor. So, und da kann ich nur sagen, Fazit heute, das langt eben nicht. Zu wenig Fußballkompetenz. Das noch bla bla bla. Buchwald. So, jetzt. Guido, ja, frag doch mal den Guido, den könnt ihr auch mal gerne hier einladen, ob der gefragt wurde, wenn hier Personalentscheidungen getroffen worden sind. Ja, wenn der was sagt, dann wird er mal zurückgepfiffen. So, ich glaube, der hat es dann eher aus der Zeitung erfahren. Dass irgendeinen ehemaligen Spieler in ein Gremium reinsetzen, damit du da die öffentliche Meinung beruhigen kannst, der aber weder informiert wird, noch auch ein Veto einlegen kann, ja, das ist ja ein Alibi für mich. Und so sieht's aus. Wissen Sie das aus Gesprächen mit ihm? Genau. So, das ist der entscheidende Satz zum Schluss, beziehungsweise das entscheidende Wort. Das Ja auf die Frage. Das Ja, genau. Also dass praktisch Buchwald sich mit Berthold über Internas beim VfB austauscht. Und du musst jetzt leider kurz diesen Gedanken einfrieren, ich muss nämlich mitkommen. Wie ist denn Berthold, wie ist der gesehen bei euch im Kosmos? Ist der eine kredibile Figur? Halt Hallo, hört man mich noch? Ja. Okay, ja, ist nämlich gerade Siri angegangen, die alte Sau. Berthold ist eigentlich jetzt hier im Verein keine Nummer oder so. Also der war halt mal VfB-Spieler, Punkt, und ist jetzt auch so ein Dummsabbler wie ich im Endeffekt. Also ich sag mal, ich und Thomas Berthold haben ungefähr denselben Stellenwert beim VfB. Ja. Ja. Okay, nee, das wollte ich wirklich nur wissen, weil es hätte ja sein können, dass das ein Kritiker ist, der irgendwie von den Fans irgendwie hochgejubelt wird. Ich habe halt auch jetzt die Vermutung gehabt, gibt es dann vielleicht bald so eine Art Putschversuch von solchen Leuten wie Berthold und Buchwald zusammen? Nee. Also Double B? Nee, Berthold hat hier keinerlei Lobby, also das können wir eigentlich direkt wieder... Genau, das war's, ne? Ob er eine Lobby hat, das wollte ich. Genau, Lobby, ja, genau. Ja. Also das kannst du komplett knicken, da ist nicht viel da, aber wie gesagt, jetzt stell dir mal vor, nach diesem dann doch etwas unglücklichen Spiel stehst du zusammen in der VIP-Loge und mit Sicherheit unterhalten sich die Männer ja auch und da kann es schon mal sein, dass der eine die Vorstellung hat, wie man den VfB führt und der andere die Vorstellung und dann kriselt es vielleicht sowieso schon untereinander und dann kommt dieser Satz beziehungsweise diese Antwort von Thomas Berthold und dann eskaliert das Ganze. Das war meine Erklärung. Okay. Interessant. Ja, warum dann Guido Buchwald relativ überraschend die Ämter niedergelegt hat. Und jetzt gucken wir mal, was die Bild-Zeitung. Und warte mal, das ist jetzt eine neue News, die du da hast, ne? 18.40 Uhr heute. Okay, warte, ich habe da was vorbereitet. Ja. Stuttgart. In Stuttgart liegen die Nerven blank. Am Sonntagabend, 35 Minuten nach Abpfiff des enttäuschenden 2:2 gegen Freiburg, knallte es im Aufsichtsrat. Weltmeister Guido Buchwald, 58, wird so beschimpft, dass er zurücktritt. Das Protokoll des Eklats in der Loge von VfB-Präsident und Aufsichtsratschef Wolfgang Dietrich. Kurz nach Spielabschluss auf den TV-Monitoren in der VIP-Lounge läuft die TV-Diskussion Sky 90. Leck mich am Arsch! Ist das geil! Alter, ist ja Wahnsinn. Was, ich decke heute noch viel mehr auf. Ich habe ganz andere Sachen schon überlegt, die auch heute alle raus. Heute lasse ich die Bombe platzen. So, der Ex-Stuttgarter Weltmeister. Hm. Hier schließt sich der Kreis. Hm. Thomas Berthold kritisiert, dass man als Aufsichtsrat beim VfB nur eine Alibi-Funktion habe, aber auch eine Albino-Funktion, habe ich gehört. Das beides ist richtig. Alibi. Berthold, man wird weder informiert, noch kann man ein Veto einlegen. Nachfrage von, also das gibt's ja gar nicht, den Artikel hätte ich schreiben können. Nachfrage von TV-Moderator Patrick Wasserzieher. Wissen Sie das aus Gesprächen mit Buchwald? Berthold, genau. Das ist unglaublich. Und jetzt kommt's. Haltet euch fest, jetzt wissen wir auch, um wem es geht. Da kann ich gleich noch aus. Oh, da muss ich nachher einen Costa noch. Da explodiert. Also, Costa? Also jetzt, ich lasse dir gleich auch eine Bombe platzen. Muss auf Toilette nehmen, wieder, oder was? Nee, jetzt pass auf. Da explodiert Aufsichtsratsvize Wilfried Port. Ah, wer ist das? Das ist der Personalchef vom Daimler. Nein! Aber warte mal. Jetzt muss ich mal. Das muss ich jetzt mal. Ich mache mal so zweideutige Chris, Kommentare. Jetzt schnürt sich die Schlinge zu. Chris, pass mal. Hast du es gerade gehört? Wie er es wirklich so wie es in der Umgebung gesagt hat? Vom Daimler. Das ist der Der Personalchef vom Daimler. Mhm. So, ich versuche jetzt hier mal live in der Sendung einen Megastunt, ja. Hoffentlich meldet er sich nicht mit Namen. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, wahrscheinlich hat er noch nicht Feierabend. Das ist ja auch ein hartes Business. 18.48 Uhr. Wahrscheinlich gerade in London. Naja, gut. Tja, schade. Dann erzähle ich es trotzdem. Und zwar der Port, ja, das ist ein zwielichtiger Typ. Ich will nicht mal so ausdrücken. Okay. Der hat jetzt nämlich seine Frau einfach sitzen lassen, weil er mit der Praktikantin gebumst hat, angeblich, und mit der jetzt zusammen ist und häufig Verkehr hat. Das ist ein ganz findiger Drecksack. So, aber wenn er häufig Verkehr angeblich hat, ist er doch in der Autobranche goldrichtig. Wenn er was? Wenn er häufig Verkehr hat, ist er doch in der Automobilbranche goldrichtig. Ja. So, wow. Aber da explodiert Aufsichtsrat Vize. So feinsinnige Gags einfach so abtut, das tut mir auch weh. Dass du einfach mal bei Fums und Grätsch nur mal so ein paar Sätze. Ja? Praktikum. Praktikum, genau. Nimmst du dein Kinderwitzbuch mit? Und schön bei Fums und Grätsch, kannst du mitmachen. So, da übrigens, heute habe ich ein Bild gesehen von den Fums und Grätsch-Leuten, die mit AKK oder wie die heißt, Katrin Müller-Hohenstein. KKK heißt die Sekte. Kann man aber sagen, wie man möchte, glaube ich. Im Duden steht, dass beide Aussprachen richtig sind. Mit der haben die Jungs von Fums und Grätsch, glaube ich, ein Interview geführt. Dann habe ich die Typen mal, oder zwei von den Typen gesehen. Annegret Kuckucksklan. Ey, das Original, exakt solche Typen habe ich mir da vorgestellt. 1:1, ja, mit irgendwelchen Robotern als Tattoos auf dem Arm und so. Genau solche Leute. Mega coole Typen. So, also zurück zur Eskalation in der VIP-Loge. Ja. Da explodiert Aufsichtsrat Vize und Betrüger seiner Ehefrau, Wilfried Port, angeblich, muss ich dazu sagen. An der Wütet gegen Buchwald. Der weiß nicht, wie ihm geschieht. Das ist ja klar. Der ist ja völlig von der Rolle. Da denkt sich, was ist denn jetzt los? Jetzt beruhig dich doch mal, Wilfried. Du bist ja wie ein aufgescheuchtes Reh. So, ja. Und Guido, der guckt dann immer mit seiner kleinen Glubschäugele, guckt doch immer so rüber und denkt sich so, jetzt trinke ich ja schon mal ein Viertel. Jetzt bin ich gerade, dass ich mir gerade gefallen. Jetzt trinke ich ja schon mal ein Viertel, gell? So, und der Dietrich hinten, sag's ihm, Wilfried, sag's ihm, wie es ist. Das kann, ich will ihm mal was sagen. Wilfried, sag's ihm. So, kann ich mir richtig vorstellen, wie es da, da wäre ich so gerne dabei gewesen, wie die sich da alle bekriegen. Und der Port ist ja so ein Napoleon-Typ. Da ist so ein abgebrochener Gartenzwerg. Der ist ja relativ klein. Ja, da muss ich mal dran denken, wie wenn Louis de Funès sich einen behinderten Bart wachsen lässt. So ungefähr sieht der aus. So. Aha. Ja, ja, ganz, ganz zwielichtiger Typ, wie gesagt. Angeblich. was geht jetzt hier ab? Ach so, und versucht Daimler-Vorstand Port, was? Ach, der weiß nicht, wie ihm geschieht, und versucht Daimler-Vorstand Port, den er aus gemeinsamen Jahren in Japan gut kennt, zu beruhigen. Boah, da waren bestimmt Japanerinnen. Laut Augenzeugen bietet Buchwald ihm ein Vier-Augen-Gespräch an. Lass mal das unter vier Augen regeln. Das hat er bestimmt gesagt. So. Naja, klar. Schwieriger Typ. Doch Port poltert weiter. Sein massiver Vorwurf, Buchwald sei schuld an der prekären Tabellensituation. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Vorwurf von Port ist, dass Buchwald schuld ist an der aktuellen Misere beim VfB. Ah, Guido, ja, du bist doch schuld. Du bist doch schuld, Guido. Zieh dir doch mal die Fußballschuhe wieder an. VfB-Ehrenspielführer Buchwald zieht am Montag seine Konsequenzen, tritt mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern zurück. In einer Stellungnahme schreibt er, ja gut, das ist so dumme Geblabbel da, das brauchen wir nicht nochmal vorlesen. VfB-Legende Karl-Heinz Förster zu Bild. Ja, jetzt kommt Kalle. Es ist mir unverständlich, wie man Guido Buchwald die Schuld für die aktuell sportliche Lage in die Schuhe schieben kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er gar nicht bei Transferentscheidungen mit einbezogen wurde. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ja. Ja, das ist ja sein Vorwurf letzten Endes gewesen, dass er nie mit einbezogen wird in irgendwelchen Entscheidungen. Und ich habe dazu gestern bei STR schon gesagt, ich verstehe, dass man Guido Buchwald nicht im Entscheidungsprozess mit einbindet, ob man Alexander Esswein für ein halbes Jahr ausleiht. Aber ich setze voraus, dass Guido Buchwald vor mir erfährt, welcher Spieler zum VfB wechselt. Was ich damit sagen will, ist, wenn Guido Buchwald genauso wie ich über die Zeitung oder übers Internet erfährt. Das ist ja das, was der Berthold gesagt hat, dass andere vor Buchwald wissen, wer verpflichtet wird. Und das geht nicht. Also wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht wollen oder ich würde das nicht zwingend erforderlich finden, dass jeder Aufsichtsrat in irgendwelche kleineren Personalentscheidungen mit eingeweiht werden. Aber ich werde einfach, dass die Jungs immer als Erste Bescheid wissen und dass die vor allem vor der Presse Bescheid wissen. Und bei so Themen wie 11 Millionen für Kabak oder Trainerentlassung, da möchte ich schon, dass der Aufsichtsrat mitentscheiden kann und dass das vor allem einstimmig dann abgesegnet wird. Gibt es denn bei euch so ein Gate wie beim FC Bayern? Da sind es, glaube ich, 20 oder 25 Millionen. Alles darunter kann vom Management abgewickelt werden. Alles darüber muss vom Vorstand nochmal abgesegnet werden. So ändern gibt sich es bei euch Sachen, auch so ein Gate? Bei uns auf der Arbeit gibt es so ein Gate auch übrigens, ganz kurz. Ich darf bei 50 Euro am Tag über Büromaterialien verfügen. Alles darüber muss ich absegnen lassen. Ist das so? Ja. Das ist ja spannend. Sag mal, Ricky. Also offiziell nicht. Also es hieß, es wurde mal auch so irgendwo thematisiert. Ich habe gerade überlegt, wo ich das mitbekommen habe, ob das bei irgendeiner Vontora-Sendung war oder so. Da wurde mal darüber gesprochen, dass Dietrich bzw. Reschke enorm viel Macht hätte und entscheiden könne, was sie wollen, egal was das für Transferentscheidungen sind. Aber weiß ich nicht hundertprozentig. Deswegen, ich sag mal, ich habe noch nie davon gehört, dass es da ja einfach eine Summe gibt, ab der sich dann Michael Reschke mit mehreren Leuten absprechen muss. Natürlich denkt man mit soll Dietrich das dann nicht, immer. Natürlich soll das dann nicht automatisch bedeuten, dass wenn ihr einen Spieler verpflichtet für 5 oder 9 Millionen, dass der Guido Buchwald davon nichts mitbekommt, erst wenn er es am nächsten Tag in einer Sportbild liest. Das und es gibt ja jetzt überhaupt nicht in der Fanszene auch ein paar Leute, die mich dafür kritisiert haben, dass ich Guido Buchwald praktisch diesen. Du bist für mich doch sowieso ein Hetzer. Das ist richtig, aber anders geht's ja auch nicht mehr. Du hast immer eine sehr kritische Meinung vertreten, ansonsten gehst du unter. So. Ja. Eifelspecken, Stuttgart. Da ist es. Das ist es. Ja. Haifischlebecke. Ich sag nur Lappenfisch. So, aber auf jeden Fall ging es halt darum, ja, das würde sich praktisch nicht schicken, dass ein Aufsichtsrat an die Öffentlichkeit geht, sowas muss intern geklärt werden und der Buchwald sei doch ein Selbstdarsteller etc. Und ich bin halt der Meinung, selbst wenn dem so ist, ja, selbst wenn Guido Buchwald hier wirklich nur an sich denkt, dann finde ich trotzdem den Vorwurf so gravierend, dass man trotzdem darüber sprechen muss. Weil das, was er sagt, ist, dass die Entscheidungen komplett am Aufsichtsrat vorbei entschieden oder geführt werden, ohne dass die mit eingebunden werden. Und das ist für mich so gravierend gegen das, was eigentlich vereinbart wurde, als die AG ins Leben gerufen wurde, dass da definitiv drüber diskutiert werden muss. Und das nächste ist, wenn Buchwald wirklich sich selbst darstellen möchte, dann, also das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass er jetzt eine Presseerklärung verfasst, ja, das an mehrere Verlage schickt, noch nicht mal exklusiv einen Verlag irgendwie dafür sich aussucht und sich dann bezahlen lässt und vor allem dann von der Bildfläche ja zwangsläufig verschwinden wird erstmal. Ja? Ja, klar. Er hat ja kein Amt mehr inne. Es ist ja auch so, dass der nach außen überhaupt keine Darstellung hatte, der Buchwald. Also der ist ja nicht mal irgendwie befragt worden in der Öffentlichkeit oder sonst was. Kann ja sein, dass das auf eurem internen Kanal so ist, dass der dann auch mal eine Rolle spielte, aber ja. in der normalen Wahrnehmung eines Außenstehenden, und ich kriege ja schon viel mit, weil wir bei Dieter ja auch viele Leute haben, die dem VfB Stuttgart nahestehen. Da habe ich nicht irgendwelche Aussagen oder sonst was von Buchwald mitgekriegt. Der war ein Wink-August, was anderes war der doch nicht, oder? Ja, doch, das kann man so sagen. Auch wenn es natürlich ein bisschen böse klingt, aber das stimmt. Ja, nicht. Aber. Nee, es ist so. Ja, es ist so. Punkt. Es ist so. Es war ein Wink-August, den man auch gerne mal vorgeschoben hat, so als sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat und so. Er sollte einfach nur, das war ein Platzhalter. Und wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, ja, aber ich mache den Job hier ernst. Genau. Ja. So, und ich ziehe das Ding durch. Ich melde mich, wenn ich sehe, hier läuft was falsch. Und sind wir mal ehrlich, der VfB hat ausgegliedert und hat Geld bekommen, viel Geld, um eine Art Anschub oder ja, eine Anschubsfinanzierung ist das, kann man so möchte ich es eigentlich sagen. Es ist eine Anschubfinanzierung, um wirklich dann tabellenmäßig, was weiß ich, irgendwo bei Platz 3 bis 7 rauszukommen. Ja, mhm. Und jetzt aktuell geht es halt in eine komplett andere Richtung. Das Geld ist weg. Aber ja, in jedem Bereich in eine andere Richtung hat man das Gefühl als Außenstehender. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Ne? Aber das Schlimmste für mich ist ja, das Geld ist jetzt erstmal weg und dieses Geld sollte ja dafür da sein, dass man einfach wieder ja selber sich in der Tabelle so weit nach oben arbeitet, dass man nicht mehr auf solche Millionenbeträge angewiesen ist. Weil die kriegst du ja auch nicht jedes Jahr. Du kannst ja nicht unendlich viele Anteile verkaufen, sondern du hast jetzt einen Schuss frei. Und die erste Charge, die wurde schon verschossen. Und bislang liefern die Spieler noch nicht ab. Heißt nicht, dass das sich nicht noch wenden kann, das Blatt. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir 3 Pavards verpflichtet haben. Ich habe zwei Fragen habe ich an dich so, die ich als Twitter-User, der das Spiel sozusagen nur über die Theorie von Stuttgart an die Ausschnitte angeguckt habe. Ist es so, dass irgendwelche Spieler, die nicht berücksichtigt wurden und nicht im Kader waren, noch nicht mal auf der Tribüne waren? Habe ich da irgendwas richtig mitbekommen? Was für einen Aufschrei gesorgt hat? Oder war das nur eine Einzelmeinung? Nochmal. Dass da irgendwelche Spieler, die keine Berücksichtigung im Kader gefunden haben, noch nicht mal die Eier bewiesen haben, im Stadion aufzutauchen. Ach echt? Habe ich nicht mitbekommen. Gut, von daher kann ich es also auch nicht konfirmen. Die zweite Sache ist, bist du der Meinung, oder empfinde ich das nur so, dass Pavard seit der Bekanntgabe des Wechsels irgendwie schluderig wird, so als ob man keinen Bock mehr hätte, da zu spielen? Der spielt schon eine komplett schlechte Hinrunde. Also das ist jetzt nicht erst nach dem Wechsel irgendwie so gekommen. Nee, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Ja, ich fand seine Leistung am Sonntag auch ordentlich. Das war nicht besonders gut, aber definitiv nicht schlecht. Nee, den würde ich da noch nicht. Aber da muss ich wirklich auch mal was sagen. Wie gesagt, wie ich im Intro auch sozusagen gesagt habe, die gelb-rote Karte gegen Gomez ist lächerlich. Ja, da können wir ja drüber sprechen, dass das nicht angemessen ist. Aber Fakt ist halt auch eins, dass ein Schiedsrichter dafür gelb geben kann. Ich finde es völlig überzogen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass es innerhalb von 4 Minuten 2-mal passiert ist und das zweite Foul nicht so extrem war, dass man da wirklich gleich nochmal gelb zeigen kann. Aber rein von den Regeln her kann man es so auslegen. Ich persönlich finde aber, also hier sind 2 Dinge passiert. Erstens mal hat Aitekin hier versagt und hat praktisch eine schlechte Leistung gezeigt und Gomez hat sich aber auch saudämlich angestellt. Ja, für seine Erfahrung schon. Du kriegst gelb wegen genau diesem Foul und machst das 4 Minuten später nochmal. Und da kannst du 10-mal sagen, ja, habe ich schon 3 Millionen Mal gemacht. Stimmt ja auch, hat er ja recht, aber trotzdem sollte er dann so clever sein, dass er nicht beim nächsten Zweikampf wieder genauso reingeht wie 3 Minuten zuvor, als er ja schon mal gelb kassiert hat. Aber unterm Strich kann man sagen, ja, beide haben sich da nicht besonders clever angestellt, aber ich bleib dabei, man hätte das Spiel auch mit Gomez nicht gewonnen. Also dieser Fehler zum Schluss von Zuber, der da einfach den Ball nicht wegschlägt und dann gab es ja noch andere Möglichkeiten, das Ding zu klären, bevor der Niederlechner das Ding da reinschiebt. Ja, das ist für mich dilettantisch dann halt einfach wieder verteidigt gewesen. Ich fand das die Aufstellung mit der gelb-roten Karte zu tun. Fand die Aufstellung deinerseits bei Twitter ganz interessant. Damit hast du ja sozusagen predicted, wie die Punkteausbeute von Stuttgart ist. Du meinst, als ich da geschrieben habe, wie viele Punkte wir genau. Wir haben es gestern nochmal durchgespielt zusammen und da kamen wir auf 16 Punkte. Sebastian hat noch so ein paar. Ja, ich meine, der hat noch so ein paar. Es gibt schon so ein paar Spiele, die könnten auch dann für den VfB ausgehen. Sind nicht viele. Ich kam, glaube ich, auf 10 Punkte, kommt jetzt auf 16. Also, ja. Trefft euch in der Mitte. Ja, ich sag mal so. Ob 16 oder 10, beides wird nicht reichen, um auf Platz 15 zu kommen. Genau. Ja, aber ich glaube, die große Moral von der, der sonntäglichen Sky 90-Geschichte war, und es ist so, ihr habt das große, große Glück in diesem Jahr, dass es einfach 2 Mannschaften in dieser Saison gibt, die einfach noch viel blinder sind als ihr. Und das ist euer Faustpfand. Aber darauf möchte ich ehrlich gesagt nicht hoffen, dass... Darauf kannst du dich fast verlassen. Und auch diese Aussage letzte Woche bei Sky 90 von Didi Dieter Hamann, dass der VfB zu stark ist, um abzusteigen, die habe ich damals schon nicht verstanden. Und die hat er ja auch dieses Wochenende revidiert. Also ich glaube schon, dass so wie das zusammengekauft ist, da muss ich auch Olaf Boden, nee, wie heißt er, ja, der Boden. Da saß? Olaf Boden. Olaf Boden, muss ich recht geben, so wie eingekauft wurde, das kann man personell von Person zu Person, kann man da sicherlich irgendwie einen Sinn hintererkennen, aber ich finde die ganze Mannschaft, so wie ich habe nur die Zusammenfassung gesehen gegen Freiburg, das ist schon relativ ein merkwürdig zusammengewürfelter Haufen und ich glaube, dazu passt auch noch dieser Trainer von euch, der natürlich mit Sicherheit ein System hinter dem Ganzen sieht, aber der auch hinter diesem Verein null steht, 0,0. Das Interview nach der Partie war so emotionslos und so frustriert, da denke ich mir, ihr müsst, glaube ich, bald wirklich mal wieder die Notbremse ziehen und den Trainer wechseln. Der ist ja immer so, der Weinziel. Ja. Aber sei es drum, die Geschichte hatten wir gestern natürlich auch, was man von dieser Mannschaft so erwarten kann und warum hat zum Beispiel in der Rückrunde geklappt. Und ich habe mir da wirklich lange Gedanken zugemacht, weil es ist ja wirklich fast unerklärlich, wie eine Mannschaft, die sich rein nominell verbessert, also bessere Spieler verpflichtet, so gravierend schlechter Fußball spielt. Also das ist ja wirklich einfach nicht so leicht zu erklären. Da musst du ja dann einsetzen, dieser Downfall, sag ich mal, von Ende letzter Saison zu Anfang dieser Saison, war ja derselbe Trainer. Ja. Taifun Korkut. Ja. Taifan. So, aber ich glaube, dass so eine Personalie wie Holger Badstuber eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Denn was beim VfB aktuell extrem fehlt, ist jemand, der den Laden hinten zusammenhält. Das größte Problem ist, dass wir enorm viele Gegentore bekommen. Ja, also logisch, wenn du ständig Gegentore bekommst und in jedem Verlierst Spiel, auch Spiele, ne? Ja, in jedem Spiel zwei oder mehr. Ich glaube, wir haben bis jetzt haben wir überhaupt schon mal unentschieden gespielt? Ich also weiß gar nicht, wie das ist, Gegentore zu kriegen. Ich glaube, 0-0 haben wir, oder ich muss gerade echt überlegen, doch gegen Nürnberg haben wir kein Gegentor bekommen. Egal, es gab bestimmt vielleicht mal 2-3 Spiele, da hatten wir kein Gegentor hinnehmen müssen. Aber ich habe eine krasse Statistik gelesen, wir haben 20 Pflichtspiele bestritten in dieser Saison bislang mit dem DFB-Pokal und lagen 16 Mal im Rückstand. Das ist ja schon das auch eine Ansage. So, ja, und wie viele habt ihr davon gedreht? Ich glaube nur 3 oder 2 oder 4. Nein, aber alle. Und du musst halt wirklich mal sagen, dass dadurch natürlich auch die Moral einer Mannschaft wirklich gern null geht. Jetzt aber nochmal zurück zu der Badstuber-Theorie. Jetzt hast du da hinten jemanden wie Badstuber, der ganz klar der Chef ist und die Anweisungen gibt. Die hat mit dem verlängert, oder? Ja, um 4 Jahre. 3. Hättest du das gemacht? Ich auch machen. So ein Quatsch mit einem 29-Jährigen, der ständig verletzt ist. Ja, das meine ich ja. Leistungsbezogener Vertrag, wenn er den nicht will, dann geht er halt. So einfach ist es. Also die Denkweise dahinter war auch nicht dumm von Reschke, der gesagt hat, wir wussten, wir verlieren auf jeden Fall Benjamin Pavard und es stand zu befürchten, dass wir den schon 2018 verlieren nach der Weltmeisterschaft und deswegen wusste man mit Holger Badstuber, was man bekommt, dachte man. Ja, er hat halt eine gute Rückrunde gespielt. Und ja, ich meine, du zahlst keine Ablöse, du hast einen Spieler, der sich hier nicht integrieren muss, sondern der das Umfeld kennt, der akzeptiert ist in der Mannschaft. Es klingt erstmal nicht wahnsinnig dämlich und ich kann mir vorstellen, dass du natürlich dann Holger Badstuber auch mit irgendwas überzeugen musst, weil er wollte ja eigentlich nochmal international spielen. Und ja, mit Geld kannst du hat, genau, hat Reschke gesagt, okay, dann kriegst du hier deinen Rentenvertrag und alle sind glücklich. Und du bist dann auch noch F-Jugendtrainer und gut ist, oder? Ja, obwohl jetzt glaube ich es nicht mehr, aber kann schon sein, dass sowas auch noch mit verhandelt wurde. Aber jetzt pass auf, jetzt fehlt der Badstuber hinten drin, ja, weil er auch scheiße drauf ist, ja, ständig Fehler macht, zu Recht nicht spielt, auch wieder häufig verletzt ist. Aber was ist denn da passiert, dass Pavard und Badstuber in so einem Leistungsloch sind? Ja, Moment. Jetzt erstmal die eine Theorie, dann die andere. So, also Badstuber fällt dir weg als klarer Abwehrchef, der natürlich nicht nur seinen Nebenspieler ordnet, sondern auch, ja, die Sechser davor, der vielleicht dann auch sehr wichtig war für Santiago Ascasiba, der dann einfach klare Kommandos gegeben hat, deckt den Rückraum ab oder was weiß ich. So, das fehlt jetzt komplett. Jetzt hast du beim VfB zwar eine Menge gute Innenverteidiger, da haben wir eigentlich auch ein Überangebot, aber nicht einen, den man so klar als Abwehrchef bezeichnen würde. Ja. Der Kempf ist nicht so ein Typ, Pavard ist nicht so ein Typ, Baumgartl ist nicht so ein Typ und der Neue jetzt, Kabak, logischerweise auch noch nicht. Natürlich, neuer Spieler, neues Land, Arschjung, das geht nicht. Also jetzt fehlt dir hinten ein klarer Abwehrchef, der einfach, wie gesagt, klare Anweisungen gibt. Und wenn man sich die Tore anguckt, die der VfB jetzt vor allem in der Rückrunde bekommen hat, dann sind das häufig so Schüsse aus dem Rückraum gewesen. Das hat halt was mit Ordnung zu tun und auch mit Kommandos, die da gegeben werden. Und wenn die fehlen, dann könnte das eine Erklärung sein. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung des Problems. Du kannst nicht sagen, dann stelle ich den Badstuber da hinten wieder rein und dann ist das Thema erledigt. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach schon so ein Stück weit an Hierarchie in der Defensive fehlt und dass jeder halt das so gut macht, wie er nur kann. Ja, das möchte ich denen gar nicht in Abrede stellen. Aber es fehlt so jemand, der das Ganze lenkt und mitdenkt. Das fehlt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum der VfB so viele Gegentore bekommt. Und warum eure renommierten Innenverteidiger einen Leistungsabfall aufweisen, ist Zufall, dass beide gleichzeitig so abfallen, oder? Ja, ich kann es mir zumindest... Bei Pavard kann man es ja vielleicht sich noch irgendwie zusammenspinnen, WM gespielt, starke erste Saison gespielt oder wie lange der schon bei euch ist. Vielleicht ist es normal für so einen jungen Burschen. Also die WM war mit Sicherheit ein Faktor, das hat er auch selber schon gesagt, dass das auf jeden Fall Auswirkungen hatte. Er hat ja auch seine eigentlich zugesicherte Pause selber verkürzt, ist früher zurückgekommen. Kann man sich natürlich jetzt auch fragen, macht das so viel Sinn, ja, wenn du die Pause verkürzt, weil du brauchst ja trotzdem, oder der Körper braucht ja Regenerationszeit, da hat man sich ja auch was dabei gedacht. Aber er wusste halt auch, wenn ich jetzt nicht direkt bei den ersten beiden Spielen in der Startelf stehe, wer weiß, wo ich dann lande. Ich meine, der VfB hatte halt dann plötzlich 4 gleichwertige Innenverteidiger erstmal auf dem Blatt mit Baumgartel, Kempf, Pavard und Bartsch. Sind für dich gleichwertig? Zum damaligen Zeitpunkt sportlich hatten alle 4 gleich gute Chancen, in die Startelf zu kommen. Jetzt, heute, sind sie natürlich nicht mehr gleichwertig. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich schwer getan, jemanden ganz klar wegzustreichen. Also Kempf war der Erste, den ich gestrichen hätte. Das ist jetzt der am sichersten im Sattel sitzt aktuell. Also das zeigt, dass die leistungsmäßig schon sehr dicht beieinander waren. Also es hätte mich natürlich sehr verwundert, wenn Taifun Korkut einen Weltmeister auf die Bank setzt. Aber auf der anderen Seite, jetzt stell dir mal vor, die starten 3 Spiele, spielen immer zu 0, großartige Abwehrleistung und hinten stehen halt dann Baumgartel und Bartstuber drin. Ist doch egal. Ja, da sagst du doch nicht einfach so, jetzt tue ich den Baumgartel oder den Bartstuber raus, nur damit der Pavard spielen kann. Also wenn es jetzt gut gewesen wäre zu Beginn der Saison, ja, also wenn vielleicht sogar Bayern keine 3 Tore, sondern eben keins geschossen hätte, weil Bartstuber und Baumgartel so stark verteidigen. Also ich kann schon verstehen, warum Pavard dann gesagt hat, leck mir am Arsch, ich gehe wieder direkt ins Training und versuche einfach, meinen Platz da zu sichern. Es gibt diese eine Situation, wo Pavard diesem einen Freiburger so ein bisschen hinten reintritt und ihn dann wegschubst. Kannst du dich erinnern? Ja, das war eine Tätigkeit. Ja. Ist jetzt nicht so, natürlich, ich befasse mich mit dem Spieler jetzt nicht völlig in-depth, sondern das ist ein Spieler ab nächster Saison vom FC Bayern. Und dann guckt man da ein bisschen genauer hin, ne? Gerade bei Spielen jetzt von Stuttgart. Wenn die jetzt auch gegen Freiburg spielen, da interessiert mich jetzt nicht unbedingt das Spiel, sondern eher so eine Personalie Pavard. Und so kannte ich den gar nicht, dass der da so nachtritt und den wegschubst. So der ist frustriert, der Junge. Da war viel Frust mit dabei. Ich hab gestern Sebastian gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Pavard vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, dass er sozusagen von seiner Innenverteidigerposition nach rechts rausgeschoben wurde. Ja, weil er ist halt Innenverteidiger, ja, und auf einmal heißt es, da spielt jetzt der 18-jährige Kabak und der Kempf und für dich ist es eigentlich jetzt nur noch auf Rechtsplatz. Unglaublich eigentlich. Ja, es macht halt Sinn, weil so auf dem Papier würde ich auch sagen, ist das die bessere Idee, wenn du eine Abwehrreihe aufstellst. Und der Beck ist auf der Bank, ne, rechts. Beck ist auf der Bank, genau. Pavard ist da schon der bessere Rechtsverteidiger, würde ich jetzt so sagen. Und in der Innenverteidigung bist du halt gut aufgestellt mit, Kempf und Kabak und von mir ist dann auch noch ein Baumgartel, wenn der wieder fit ist. Ja, der war ja verletzt. War ja per se auch. Und du kannst auch mit Pavard als Sechser spielen. Das kann er eigentlich auch machen. Würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt am Sonntag gegen Düsseldorf der Fall ist. Also würde ich nicht ausschließen, dass wir dann Pavard mal als Sechser sehen oder so. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wenn du von deiner angestammten Position weggeschoben wirst, dass dir das nicht so gut gefällt. Das war ja auch mit Bartstuber, mein Gott, diese ganzen Bs da und Ps. Ja. Das ging dem ja auch tierisch auf den Sack, als Korkut meinte, Bartstuber müsse jetzt als Sechser mal auch spielen. Das war doch unter Korkut oder war das unter Wolf? Ich glaube, es war unter Korkut. Ja, der hat dann, ja genau, das war unter Korkut, richtig. Da hieß es, er hat das ja früher bei den Bayern auch mal gespielt in der Jugend und deswegen kann er das jetzt wieder machen. So, und das hat ihn natürlich damals auch extrem gestunken. Ja. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er da Frust geschoben hat, keine Ahnung. Ich meine, das Spiel war halt auch wirklich richtig scheiße. Und jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie es ist. Es kotzt sich halt wahnsinnig an, wenn du dann die ganze Zeit dann irgendwie immer der Musik hinterherläufst gegen einen Gegner, den du eigentlich besiegen möchtest. Ist ja schon so ein Stück weit dein Anspruch. Ja. Ja, und dann passiert sowas halt. Ja. Aber diesen Leistungsabfall, ja, das ist für mich jetzt auch noch nicht, muss man dazu sagen, so eklatant bei Pavard, dass ich mir da direkt Sorgen mache. Ist immer noch. Aber so hört es sich ja an von den ganzen Leuten, die über ihn sprechen, dass es schon sehr bemerkenswert schlecht ist. Es wird immer alles völlig übertrieben. Und das ist auch bei Pavard das Problem. Das ist jetzt nicht so, dass der plötzlich im Endeffekt ja das Gegenteil ist von dem, was er zuvor gezeigt hat. Ja. Das ist absolut nicht so. Der hat sich im Vergleich zur letzten Saison verschlechtert. Ja, das stimmt. Das kann man aber erklären aus meiner Sicht. Erstens mal stimmt's in der Mannschaft nicht. Zweitens mal die WM. Ja. Drittens mal die ganze Geschichte mit seinem Wechsel. Dann verletzt er sich auch noch schwerer. Viertens mal ist er auch immer noch arschjung. Der hast du schon. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Absolut richtig. Er ist natürlich keine 25, 26 Jahre. Es ist seine erste große Profistation. Klar, in Frankreich hat er auch schon in Lille gespielt, aber das ist natürlich eine andere Nummer als Bundesliga. Also nichts gegen Lille, aber es ist halt. Ja, ja, klar. Es ist halt dann nicht VfB Stuttgart, ich bin auf dem Sprung zum Champions League-Verein FC Bayern München. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben, wenn jemand sagt, Pavard hat sich massiv verschlechtert. Und bei Badstuber, der hat ganz, ganz schlechte die ersten drei, vier Spiele waren katastrophal. Mhm. So, und dann bist du halt erstmal raus und dann schiebst du vielleicht auf Frust, bist verletzt, was weiß ich. Ja. Ist ja, naja. Ja, gut. Chris, du hast im Twitch-Chat explizit gegrüßt vom Exilschwaben 72. So. Der Exilschwabe. Servus, Exilschwabe. Naja, gut. Aus welchem Exil kommst du denn? Also, wo bist du denn gerade als Schwabe? Schreib's mal in den Chat. Würde mich freuen. Küsschen. Wollen wir nicht mal ein bisschen. Also, die ganze Zeit, wo wir jetzt hier die 2-3 Minuten über Stuttgart geredet haben. Es ist schon ein bisschen lustig. Ich wollte zweimal das Thema Gladbach ansprechen und ich habe es beides mal völlig ignoriert. Also langsam glaube ich, ist es ein Fluch auf diesen Verein und wir können jetzt gerne über Bayern reden. Also ich weiß es nicht. Was ist denn? Es gibt aber auch gar keinen Ansatz. Ey, ihr gewinnt jedes Spiel gefühlt. Es ist alles ruhig, es ist alles entspannt. Lasso, Plea schießt Tore und wenn der sie nicht schießt, schießen halt die Leute von der Ersatzbank die Tore. So sieht es eben aus. Und das ist es, glaube ich, auch. Es gibt nicht viel, außer 3 Punkte zu berichten über Gladbach. Es ist so. Es tut mir leid. Ja, ich habe es ja auch bei Twitter kundgetan. Ich fand dieses von Lucien Favre fand ich schon sehr schön. Der hat halt mal entgegengesetzt gewirkt, ne? Dann gesagt, dass er Tabellenführer ist, Gladbach ist Zweiter und wer war noch mal Dritter? Hat er gesagt. Hat er gesagt, ja. Dumme Nutte. So sind sie. Ja. Ihr seid ja gar ich nicht weiter. Ich was, hä? Was? Ja, eben. Wer hat mehr Punkte? Wer hat mehr Punkte? Ja, keiner. Keiner. Aber, Torverhältnis. Ja, eben. Ich fände es schön, wenn Gladbach am Ende der Saison vor Bayern stehen würde, nur wegen des Torverhältnisses. Das würde mich freuen. Das wäre schön. Ob Zweiter oder Dritter wäre es mir doch scheißegal. Ja, aber wenn es ums Erste oder Zweiten geht, wäre es schön. Bei euch? Mhm. Du willst es aber wirklich, du bist verbissen, ne? Ja, sag, nein, Berti Vogts hat ja gesagt, er traut es der Mannschaft noch nicht zu. Von daher muss ich ja sagen, wir werden nicht Meister. Weil wenn Berti Vogts das sagt, dann ist das halt so. Wenn Berthold Vogts das sagt, ist das natürlich eine Aussage. Aber ihr müsst jetzt aufpassen, nach dieser möglicherweise starken Saison, wenn ihr das so ach, da müssen wir beendet, schon wieder aufpassen. Da müsst ihr aufpassen, doch, dass das kein, ich möchte jetzt so nicht von Quatsch. Ausverkauf, also, ja. Ich möchte jetzt nicht von Ausverkauf sprechen, aber ihr müsst die Eckpfeiler halten. Ja, wer soll denn ausverkauft werden? Hazard. Ja, gut, okay. Der Player nach einem Jahr wird er nicht gehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, tut er nicht, hat er schon gesagt. So, und ich sage, diese zwei Namen, die ich sage, die werden euch schon richtig ficken, wenn die gehen sollten. Mhm. Dorgon. Ja. Und der schöne Jan. Ihr kommt in die Champions League, bin ich mir sicher, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der schöne Jan bleibt. Ja, aber, eben. Jan mit Y übrigens. Ja, ja. Ian. Jan. Ja, genau. Und sollte der gehen? Ja dann habt ihr ein großes Problem. Genau, ein großes Problem. Das ist so. Ist natürlich, wie wir auch schon im Sonderheft gesagt haben, das ist eine Evolution. Und als wir schon so eine Elf des Jahres gemacht haben, hatten wir Sommer ja auch schon ganz oben auf der Liste. Ne? Es ist wirklich eine Evolution, die man da spürt. Ne? Der wird ja immer noch stärker. Schöner vor allen Dingen. Ne? Der wird ja immer schöner. Ja, das sowieso. Man denkt, es geht nicht mehr, doch, lässt er sich nochmal eine Strähne. Ja, oder lässt sie so, lässt sie fair ins Gesicht hängen, die Strähne. Aber jetzt sag doch mal, gibt es denn bei euch so ein Politikum wie bei Stuttgart? Nee, gibt es bei uns so ein Kabarett wie bei Bayern? Nee, gibt's nicht. Es gibt es bei euch nicht. Man muss sich schon irgendwas aus den Haaren Fingern saugen. Du siehst ja an der Reaktion, ich weiß nicht, ob du oder bei Wiki, bin ich mir fast sicher, dass du das gesehen hast, das Interview mit Christoph Kramer nach dem Spiel gesehen hat im ZDF. Da ist es wirklich so gewesen. Ich spreche ja gar kein Deutsch, deswegen muss ich das immer warten, bis das übersetzt wird. I see. Auf jeden Fall ist er dann auch angesprochen worden, so auf die Art, ja, du bist ja so Ersatzspieler im Moment. Dann hat er auch geantwortet, dann ja, ist zwar nicht befriedigend für ihn so in der Art, aber er ist halt Teil der Mannschaft und sogar mit dem Zitat geendet, dass er nicht mehr vorhat, nochmal den Verein zu wechseln. Ich meine, das war geil vor dem Weltmeister. Mega geil für euch Gladbacher. Mega scheiße für die Presse. Ja, klar. Damit verkaufst du keine Zeitung mit der Aussage, ich will für immer hier in diesem Verein spielen, es gibt für mich keinen Grund zu wechseln. Du möchtest ja sowas hören, wie zum Beispiel Mario Gomez, der sagt, ich möchte nochmal zu Barcelona wechseln. Ja, richtig. Was er ja gesagt hat. Das hat er nicht gesagt. Das weiß ich. Gut. Ich finde es auch wieder schön, dass Ricky auch wieder auf seinem MacBook Air Pro Amateur drauf rumkloppt, während wir über Gladbach sprechen, weil er ignoriert es einfach komplett. Da ist er aber auch Fachmann. Der ist da in Rolle, ne? Da ist er in Rolle. Der ist ja in Character, absolut, ja. Absolut. Ignorant. Wenn du jetzt einfach mal ein anderes Stichwort nennst, zum Beispiel, weiß ich nicht, das Debüt von Jens Lehmann. Oh! Ich habe ein Interview von ihm gehört. Ich glaube auch bei Sky 90, dass er außer seinem großen Namen nichts vorzuweisen hat. Fand ich gut, die Aussage. Ich fand das von Kruse viel geiler alles, aber. Ja. Das war geil, ja. Was war das? Menschenfänger oder was? Ja, hat ja gute Wirkung auf Menschen. Hat er sich ein bisschen den Arsch abgelacht. Ein Fick hat der auf Menschen, ja. Ja, wie sah denn der aus, sag mal, mit so einer Patriots-Mütze da? Ja, also sowas Blödes. Übrigens, Super Bowl. Interessiert das jemanden? Ricky? Nein. Das ist, na gut. Nee, da muss man wahrscheinlich, nach all den Jahren muss man damit auch einfach leben. Ja, muss man mit leben. Klarkommen. Was ist jetzt das Problem? Nein, mich interessiert der Fußball-Bowl nicht. Die Art und Weise, du hast so viel Ignoranz, Arroganz und subversiven Hass in ein Wort gesteckt, was nur vier Buchstaben Ich komm nochmal rein. Ja, mich interessiert der Super Bowl. Mann, ich hätte mir viel mehr erhofft von diesem Spiel. Aber es war ja dann doch relativ langweilig. Ich persönlich war natürlich für den Underdog, für die LA Rams. Aber ja, dann hat es wieder Tom Brady geschafft und seinen 6. Super Bowl gewonnen. Aber sonst fand ich es nicht so spannend. Nee. Gab auch keine geilen Trailer. Ja. Nee. Ach, naja. Ja, gut. Ja, Bayern ist, da fand ich am besten wirklich die Sache, dass Mats Hummels wirklich zu alt ist für diesen Sport mittlerweile. Der kommt ja nicht mehr hinterher, ne? Nein. Der kommt nicht mehr hinterher. Bei keinem Gegenspieler kommt er hinterher. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja. Was sind die? Die waren so hilflos, die Bayern. Irgendwann. Die waren so hilflos. Ja, hilflos. Die Bayern gespielt am Wochenende jetzt? Die haben gespielt, ja. Wie haben die gespielt denn? Gegen Gladbach. Nee, wie das Spiel ausging, wollte ich wissen. 3-1 verloren. Verloren sogar? Hm. Gegen wen? Gegen wen haben die verloren? Möchtest du jetzt? Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe mir Dortmund gegen Frankfurt angeguckt. Das schönste Fußballspiel, was ich je gesehen habe. Und abends Gladbach gegen Schalke. Ach. Gegen Leverkusen haben die gespielt. Gegen Leverkusen war es, genau. Ach, du hast es wirklich nicht gesehen? Ich habe nur die Zusammenfassung so gesehen. Die habe ich auch nur gesehen. Leverkusen ist für mich halt so, wie so eine Wolldecke. Wenn die jeden Tag die Farben wechseln, das würde mir gar nicht auffallen. Hauptsache, es ist kuschelig irgendwie. So ist Leverkusen. Die spielen halt Fußball, aber im Endeffekt nein, glaube ich schon, immer dass, wieder überrascht, wenn er so Fußball spielt bei Leverkusen. Vor allem. Du bist so ein Typ, dem ist die Farbe der Wolldecke, glaube ich, gar nicht so egal. Da, naja, schon. Ich glaube, so eine Neon- pinke Wolldecke, da würdest du dich nicht einwickeln wollen. Mein Badehandtuch ist von Prinzessin, was weiß ich, wie die heißt, irgendeine Prinzessin von Disney. Denke mal daran, der Ricky ist, der ist ein Kind, ein Raver-Kind der 90er. Der hat auch orangefarbene Badelatschen bestimmt. Du meinst bestimmt Frozen, die Prinzessin Frozen. Nee, die meine ich nicht. So ein Dornröschen Tangled. Die mit den langen Haaren. She-Ra kommt zurück. She-Ra kommt zurück auf Netflix, ja. Was, welche Prinzessin hast du denn jetzt? Irgend so ein Dornröschen oder sowas. Dornröschen? Dornröschen. Röschenhöf! Nicht Röschenhöf! Schön. Ja. Und Dornröschen. Sonst? Ja, aber jetzt, ne? Dornröschen. Also wirklich, lass mal uns das wirklich mal beobachten, wie viel Gladbach jetzt so vor dem nächsten Spieltag benannt wird. Vor dem nächsten Spieltag gar nicht. Gar nicht, ne? Gar nicht. Richtig, gar nicht. Na, gegen wen müsst ihr denn jetzt? Gegen Berlin. Das ist auch noch so ein Spiel, interessiert auch keine alte Scheißnutte. Ich bin großer Paul Dardai-Fan. Naja, das wissen wir ja. Das geht bei mir jetzt schon so weit, dass ich mir die Pressekonferenzen von Berlin immer angucke. Und, sind die gut? Sind gut. Ja. Wollen wir noch kurz was zum Thomas Doll-Debüt sagen? Ich habe noch nie so einen instant verzweifelten Menschen nach 90 Minuten gesehen. Der denkt sich, fuck you. Fuck. Tja, das ist so erbärmlich, was dieser Verein spielt. Das ist unglaublich. Ricky, übrigens, ich kann dir sagen, mein Nagel wird nicht gezogen. Oh, das war noch, oh, da wollte ich dich eigentlich am Freitag drauf ansprechen. Ja, ehrlich, ja. Wirklich, habe ich aber komplett vergessen. Was ist denn da vorgefallen am Freitag? Da muss irgendwas Schlimmes. Jetzt muss ich meinen Tag einfach nochmal rekapitulieren. Ja. Ach, ich weiß es. Ja. Und zwar sollte ich mir eigentlich, oder wollte, so muss es richtig heißen. Kaffee machen. Nee, nach der Arbeit einen Jufka holen. Aber dann hat mein Chef mich nochmal gefragt, ob ich nochmal eine Runde fahren kann. Ja. Na, da, hat er so rumgemacht. Und dann hast du dich umgedreht, hast gefurzt und hast gesagt, reicht das auch? Dann habe ich, schon wieder, es geht jetzt schon wieder los. Womit? Dann habe ich gesagt, ja, komm, leck mir den Arsch, mache ich für dich. Ja. Und dann habe ich im Endeffekt alles, was ich geplant habe für die nächsten Stunden, komplett einfach vergessen, muss man ganz ehrlich sagen. Naja gut. Aber Wahnsinn, aber cool, dass der dran bleibt. Echt schön, freue ich mich für dich. Nee, ich darf ihn behalten. Cool. Ich habe mir übrigens FIFA 19 jetzt endlich gekauft. Ja. Das gab's bei Expert für 22 Euro. Echt jetzt? Ja, am Sonntag. Und heute kam es schon an. Da freue ich mich jetzt. Für 22 Euro finde ich es gut. Eigentlich sollte ich gleich verkaufen. Ja. Den Scheißdreck. Ja, aber ich muss es jetzt unbedingt wieder zocken, weil ich habe ja die ganze Zeit PES gespielt auf der Xbox. Tolles Spiel. Aber geht mir schon massiv auf den Sack mit diesen Scheißnamen. Ist schon echt kacke. Und vor allem, wenn du es online spielst, kriegst du ständig Spieler zugelost von, also da gibt's ja dann auch diese Packs und so, da kriegst du Spieler zugelost von Mannschaften, die halt logischerweise die Lizenz dann gegeben haben. Aber das ist natürlich ein bisschen überschaubar. Ja, also du sitzt dann immer da und denkst dir so, oh, welcher geiler Spieler kommt denn jetzt? Also da wird natürlich dann auch so ein riesen Promborium abgefahren und so ein Platinum-Ding im Hintergrund gezeigt. Und du denkst, Alter, jetzt kommt er, Salah oder wie auch immer. Und dann kommt halt irgend so ein Vogel von irgendeiner Mannschaft, von der ich noch nie was gehört habe. Aber das sind halt dann trotzdem die Geilen, weil die Lizenz von Schalke haben sie, ne? Ist halt ein Problem. Oh, echt? Schalke kannst du spielen. Ich habe eigentlich immer nur diesen, wie heißt denn das, MyClub-Modus gespielt. Und wie ist das? Das Spiel, muss ich wirklich sagen, hat mich weggehauen. Das ist also vom Spielen her richtig, richtig cool. Ja. Und ich liebe es halt auch mit dem Xbox-Controller FIFA oder in dem Fall dann halt PES zu spielen. Aber da ich jetzt PlayStation als Pro-Version habe, habe ich mir natürlich FIFA nicht für die Xbox geholt, sondern für die PlayStation. Ja. Ist ja ganz klar. Ich fahre eigentlich nur Forza auf der Xbox. Das war eigentlich klar. Aber das dafür extrem exzessiv. Am Wochenende habe ich original, ich glaube, 7,5 Stunden Nordschleife. Alter, Boccio, mit dir ging's los am Dienstag nach der Sendung. Ja, ja. Da habe ich ja den M4 GTS mir geholt. Ja. Oh. Da habe ich den getuned und dann kannst du so schön an dem Tuning rumspielen, bis das Ding so auf der Strecke fährt, wie du dir das vorstellst. Und los ging's mit einer 10-10, also 10 Minuten, 10 Sekunden habe ich für mit dem GTS, glaube ich, beim ersten Mal gebraucht. Und am Ende kam ich unter, halte ich fest, 8 Minuten. 7,59, das war schon High-Level-Shit, aber Endstufe, sage ich dir. Das Lenkrad denn jetzt auch da? Nee, immer noch nicht. Ach, das ist auch so eine Geschichte. Das sagt aber der Jordan, ihr habt doch einen neuen Podcast gemacht. Ja, genau. Jetzt pass auf, sagt der Jordan zu mir, cool, hol's doch einfach ab. Dann sage ich, Philipp, was ist denn das für ein komischer Deal? Da muss ich ja mit dem Auto da hinfahren, wieder zurückfahren, irgendwie da pennen. Da kann ich mir gleich so ein Lenkrad beim Mediamarkt kaufen, wenn ich diese ganzen Kosten mit einrechne. Schick's doch einfach zu. Sagt er hat nicht so einen großen Karton. Also zum Aldi gehen und sich Bananenkarton holen. Du, der hat ein Atelier, verschickt ständig Bilder. Wenn es irgendjemanden gibt, der einen großen Karton hat, dann der ist nur zu faul. Ja, das ist ein Argument gerade, ja. Seine Idee war, dass ich jetzt nach Utrecht fahre, meine ganze Familie mit einpacke, übers Wochenende bei dem bleibe und dann wieder nach Hause fahre mit dem scheiß Lenkrad. Und da habe ich ihm erklärt, das ist für mich eine Milchmädchenrechnung. Ist ja so. In der Tat. Ja. Jetzt habe ich immer noch kein Lenkrad und keine Stange zwischen den Beinen. Ja, muss ich da einfach noch so ein bisschen Geduld walten. Wie isst du dann, Jufka? Wie? Am Tisch? Oder? Achso, nee, das wollte ich nur wissen. Nee, ja. Das reicht mir am Tisch. Ja, am Tisch und in der Hand. Ich dachte im Liegen. Nee, da im Liegen, also muss ich ganz ehrlich sagen, esse ich höchstens mal. Es gibt ja auch völlig perverse Jufkas mit Pommes drin und so. Nee, so bei was mir ist denn ein Jufka? Da ist halt eine Rolle. Ja, mit Sesam drauf oben. So, wo so auch so Tomatenpaste drin ist, oder? Nee. Oder? So blätterteigmäßig, oder? Wie erklärt man denn? Das ist so eine Weizenrolle. Mit J oder mit Y? Y, glaube ich. Tatsächlich? Ich sage jetzt mal Y. Y, ja. Ja. Ja, gut. Nun, woran hat die Legen, ne? Ja, ich sehe es jetzt gerade. Ist also so eine Art türkische Pizza. Aber ist ein bisschen krosser, der Teig anscheinend. Ja, und auch, ich meine auch ohne Tomatensoße. Ja, so. Auf der türkischen Pizza ist ja auch keine Tomatensoße. Sagt wer? Sag ich. Gut, dann wird das stimmen. Ja, eben. Mir ist Salam, mir ist Salam. Und wie seid ihr da drauf gekommen? Esst ihr jetzt immer Jufka? Na, Jufka ist jetzt kein Trendgericht. Ich will ja jetzt mehr mal auch mal ohne Fleisch essen und so, aber. Ah. Okay. Und? Ich hab noch nicht angefangen. Wann willst du damit anfangen? Wenn mir jemand das zubereitet. Du hast ja morgen frei, ne? Mhm. Dementsprechend wird es ja wahrscheinlich heute ein ausladendes Mahl geben, oder? Das ist richtig, ja, wenn der Festkick einsetzt. Ich finde das immer sehr spannend. Also es gibt. Ja. Um ehrlich zu sein, gibt es heute Abend wahrscheinlich Brötchen. Mhm. Aber ich habe halt frische Auflage geholt. Ne? Auflage? Ja, ja. Also Aufschnitt. Schinkenwurst. Ungarische Herzsalami. Oh. Ja. Ein Stück? Nee. Schon in hauchdünne Scheiben geschnitten. Oh. Frischen Gouda. Gouda, sagt man. Gouda, ja. Gouda. Und, ja. Toll. Dijon-Senf. Oh. Jetzt geht's aber los. Ich habe geschrieben, weil ich streite mich ja nebenbei gerade noch mit so einem VfB-Fan, ja. der Meinung ist, dass Buchwald eigentlich alles falsch gemacht hat. Der letzte Tweet war, ja, die Kritik muss er aber intern äußern. Wem hilft es, in die Öffentlichkeit auszuplaudern? Das Kind war ja da schon in den Brunnen gefallen. So, und jetzt habe ich geschrieben, ich gehe davon aus, er die Kritik sehr wohl intern geäußert hat. Allerdings geben Dietrich und Reschke einen Fick auf Buchwalds Meinung. Der war als Wink August eingeplant und jetzt nimmt er seinen Job auch noch ernst. Wo kommen wir denn dahin? Fragezeichen. Ich hoffe, man versteht das. Jetzt Frage an euch beide. Jetzt nimmt er seinen Job auch noch ernst. Ja. Schreibt man da ernst? Nee, klein. Ist richtig, ja. Okay. Okay, habe ich. Alles richtig. Gut. Ich nehme euch hier mit. Twitter erkläre ich euch gerade. Dann hat hier einer geschrieben. Ja, vor allen Dingen die deutsche Rechtschreibung. Das ist ja viel wichtiger. Ja, das ist ein schlimmer Bildungsauftrag. Auf Twitter ist es ja fast egal. Zum Thema Gleichgültigkeit von Pavard, weil ich habe ihm so ein bisschen Gleichgültigkeit, ich habe es ihm eigentlich nicht unterstellt. Ich habe gesagt, ich fand es ein bisschen komisch, dass Pavard beim 1:1 mehr oder weniger gelassen wieder zurücktrottete und nicht wie die anderen völlig abgegangen ist. Ja. So. Und jetzt natürlich, wenn du sowas sagst, ja, ich habe noch nicht mal gesagt, es war so oder so, ich habe gesagt, das ist mir so aufgefallen. Ja, also es ist einfach mal nur eine Wahrnehmung gewesen von mir, die ich im Podcast besprochen habe. Ja. Jetzt habe ich hier sofort natürlich dann direkt einen Tweet bekommen. Da ist es zum Thema Gleichgültigkeit von Pavard. Nach geschossenen Toren würde ich euch gerne mal dieses Bild ans Herz legen. Ist zwar nach dem zweiten Tor, aber eine Führung, aber über eine Führung freut man sich berechtigterweise mehr als über einen Ausgleichstreffer gegen Freiburg. Also ich krieg jetzt dann auch schon. Ich merke schon, da wird ja, schon geflamed hier. Ja, das ist aber normal, Ricky. Du bist jetzt Person des öffentlichen Interesses. Ja, das war ich schon immer. Ich glaube, dass es bald so weit sein wird, dass du beim Rausgehen morgens zur Arbeit wirst du dann so ein Foto klicken, ne? Ja, genau. So kann überall. Ich kann mir vorstellen, wie das wird. Da ist noch kein Mensch wach, wenn ich aufstehe. Ja, hör mal, wenn da kann sich seine Familie aber schon mal von ihm verabschieden, weil er nämlich den ersten paar richtig schön in die Fresse tritt. Ich glaube eher, dass er dann auf Ibiza schon feiern ist. Nee, das glaube ich nicht. Mit dem VfB. Ich erinnere daran. Und mit der alten vom Aufsichtsrat vom Daimler. Die muss ich erst mal sehen. Der kostet, ich darf ich nicht sagen. Hippies, ey. So. Oh, jetzt geht hier richtig was ab. Ich habe jetzt wieder was losgestoßen. Wollt ihr live dabei sein? Bestimmt. Ja, bitte. Jetzt hat einer geschrieben, ach nee, das ist hier so, okay. Ich dachte gerade, hier geht's um mich, aber das ist, wenn man in dieser Unterhaltung einfach weiter drin ist, obwohl man sich eigentlich nie so richtig zugehörig gefühlt hat. Naja, jetzt kommt hier Olicher, hat ja Dietrich auch angeführt. Woher weiß man denn, dass der sportliche Kompetenz hat? Also ich weiß nicht, was die immer mit dieser sportlichen Kompetenz haben. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, dass der Aufsichtsrat sportliche Kompetenz hat. Das kann nicht schaden, aber ich glaube, das ist nicht so entscheidend. Für mich ist es ja viel wichtiger, dass der Sportdirektor die Kompetenz hat. Und der Aufsichtsrat soll ja auch andere nicht Beispiele. Ja, genau. Das ist ja mein Problem. Ja, aber nicht nur in Stuttgart. Ja, auch bei uns südlich. Reden wir aber auch nur von einem Sportvorstand. Bitte? Und nicht nur einen Direktor. Ja, der Brazzo hat ja noch zwei Hammel über sich sozusagen. Aber der Reschke ist der Chef im Puff. Und dann erwarte ich einfach von ihm, dass er sportliche Kompetenz hat. Was ich aber auf der anderen Seite erwarte, ist, wenn ich einen Aufsichtsrat habe, dass die, wie gesagt, in Entscheidungen mit eingebunden werden. Das bedeutet aber nicht, dass die diese Entscheidungen treffen. Das kapieren, glaube ich, die Hälfte der Leute nicht. Es geht mir nicht darum, dass irgendjemand jetzt immer die Aufsichtsratmitglieder befragt, ob das und das jetzt so richtig sei und ob die dafür sind. Sie müssen aber zumindest mal die Möglichkeit haben, sich zu wichtigen Entscheidungen zu äußern, intern. Du kannst doch nicht alles ohne den Aufsichtsrat mit einzubeziehen, entscheiden. Wozu gibt es den denn dann? Der hat ja auch rechtlich eine Aufgabe. Wenn die Kacke hier vor die Hunde geht, dann haften die im schlimmsten Fall. Ja, absolut. Also, da kann man doch gar nicht drüber diskutieren über sowas. Haben die denn so ein Gottvertrauen in den Reschke? Nein, gar nicht, aber ich verstehe die Leute nicht, dass die jetzt darüber diskutieren, dass der Buchwald seine Kritik intern äußern soll. Sind die alle völlig gehen mir so auf den Sack, wie die Tasse in die Fresse hauen? Seid ihr wirklich alle so dumm oder was? Der setzt sich dahin, der Buchwald, und sagt, Alter, was macht ihr da? Ihr kauft ständig irgendwelche Vollidioten, tauscht die Trainer aus und nichts passiert, was soll der Scheiß? Und dann sagt der Dietrich zu dem und der Reschke, fick deine Mutter, sagt der, fick dich, Buchwald, du Nutte. So, dann gehen die raus und sagt der Buchwald, das sagt er nicht nochmal zu mir. Und geht zur Sport 1 und sagt, der Reschke hat, der hat schon viel Schlechtes gemacht. So funktioniert es doch. Der geht doch nicht zuerst zu Sport 1 und sagt, jetzt hau ich hier mal einen raus. Das passiert doch so gar nicht. Warum denn auch? Wenn er sich mit seinen Aufsichtsratkollegen und mit seinem Sportvorstand und mit seinem Präsidenten verstehen würde, würde es doch gar nicht den Bedarf geben, dass er sie kritisiert. Es klappt intern nicht. Er will was sagen und alle anderen hören ihm nicht zu. Deswegen geht er an die Öffentlichkeit und sagt, Leute, ich gucke mir das nicht mehr mit an. Die sorgen ja dafür, dass mein Verein vor die Hunde geht. Und alle sagen, das muss er intern machen. Ja, das muss er aber intern machen. So. Und ich sag dir, wenn er das intern macht, was dann passiert? Dann heißt es, wenn der ganze Karren vor die Wand gefahren wurde, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die ganze Zeit zugeguckt haben, ohne was zu sagen. Ja. Das ist dann das Nächste, was du hörst. Die gehen mir schon wieder auf den Sack. Ich schlag dir die Berlin-Tasse auf den Kopf, du Drecksau, du. So. Na gut. Ich habe recht und fertig. Recht. Ja, das ist auch ein gutes Recht. Dieser Verein macht die wirklich kaputt. Der macht mich tatsächlich kaputt. Ist der Verein dein Leben, Ricky? Nein. Oder ist dein Leben der Verein? Nein, der VfB ist für mich Spaß. Naja. Mir macht das Spaß, mich mit diesem Verein auseinanderzusetzen. Ich finde ihn interessant und gut. Aber es ist, also ich bin nicht so jemand, der. Interessant und gut. Ja, ich hab das schon mal gesagt. Ich bin niemand, der heult, wenn sein Verein absteigt oder so. Ich sehe halt, das ist ja eigentlich echt ein geiles Umfeld. Das könnte ein geiler Club sein. Man könnte hier wirklich geile Europapokalnächte miterleben. Oder von mir aus auch einfach nur guten Fußball sehen. Und was mich dann auch mal so ankotzt, ist, dass so eine Inkompetenz so einen Laden führen darf. Das ist das, was ich glaube ich, was mir am übelsten aufstößt. Dass da Leute am Werk sind, denen ich nicht viel Fachkompetenz zubillige. Und das finde ich einerseits natürlich extrem scheiße, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig interessant, wie da diese Machtverhältnisse sind. Also weil das funktioniert ja nur über Macht. Ja. Weil rein von dem, was sie leisten, müsste man sich ja nach anderem Personal umgucken. Also Ricky, muss es ja irgendwie mit Macht zu tun haben, ja. Was macht eigentlich Alexander Chleb? Der spielt immer noch in Weißrussland, aber der beendet, glaube ich, 2019 jetzt seine Karriere, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nur natürlich nur nicht, macht er das jetzt im Sommer? Weil die russische Liga, die hat er jetzt, glaube ich, Saisonpause. Das ist doch einer eurer Größten überhaupt, oder? Die haben den doch immer Alexander Klepp genannt, oder? Klepp. Naja, ich würde sagen, das ist ein wichtiger Spieler, aber das ist jetzt nicht so eine Legende wie andere. Wie? Dafür war nicht wie lang genug. Balakow. Da. Balakow war ja auch der bessere Fußballer. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Balakow in Bestzeit und Klepp in Bestform und Bestzeit, dann nehme ich Balakow. Allein wegen dem Namen. Das wäre so ein Trikotmann, ey. Sag mal, weint ihr dem Bobic eine Träne nach, dass er jetzt in Frankfurt so einen scheinbar guten Job macht? Ja, pass auf, da kann ich dir gleich mal was erzählen. Ja. Freddy Bobic macht keinen guten Job in Frankfurt. Freddy Bobic ist nur zufällig da, wo jemand anders einen guten Job gerade macht. Freddy Bobic ist ein Blender. Ihr werdet alle den wahren Freddy Bobic noch wieder erleben. Da bin ich mir sicher. Das geht noch vor die Hunde. Bobic ist, das ist kein Macher, keine Spürnase oder was weiß ich. Ich glaube, der profitiert immens von dem Hübler da, oder Hübler, der heißt Hübler, heißt der, glaube ich. Hübler. Dieter Hübler. Von dem. Der hat aber schöne Hübner. Haare, die sind nicht gefärbt. Dieter Hübner, richtig. Ohne gefärbte Haare und war noch nie im Solarium. Nee. Dieter Hübner, ich sagte ja eins, der hat hundertprozentig so eine Hundemaske als Sexualpraktik bei sich im Keller liegen. Und der hat auch auf jeden Fall die Nippel gepierst, das schwöre ich dir. Das schwöre ich dir. So, ist ja auch egal. Aber das scheint so das Mastermind hinter dem Projekt Frankfurt zu sein. Ja, echt? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, das ist jemand, der es wichtig. Aber steht nicht der Hübner über dem Bobic? Weiß ich nicht. Ich nehme die eigentlich so als Doppelspitze wahr. Ja? In die Öffentlichkeit drängt der Bobic mehr, ja. Aber ja, das glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass die so, was die Entscheidungen angeht, im Verein relativ gleichgestellt sind. Aber ich weiß es nicht, das ist einfach nur so eine Wahrnehmung von mir, so eine Vermutung, kann man sagen. Aber wie gesagt, Bobic ist für mich niemand, der da jetzt wirklich der das Genie ist, sozusagen, in Frankfurt. Das kann ich nicht akzeptieren, selbst wenn es so ist. Nee, war lustig, nur was hier gerade sich abgespielt hat. Ja, ich war jetzt auch nicht ganz so richtig, also das kann ja auch nicht wahr sein. Nee, das kann auch nicht wahr sein. Kann ja auch nicht übrigens. Wahr sein. Nee, schon gut. Wie fandest du das 2:0 von Gladbach? Warte, lass mich überlegen, Neuhaus war das. Ja. Ja, wie soll ich das gefunden haben? Das ja, war nein, so ein Zufallstor. Ja, nein, nicht das Tor an sich, sondern die Entstehung dazu. Also diese. Fabrizio Neuhaus. Ah, wie war denn das nochmal? Ich kann mich gerade nur an diese Nummer erinnern, wo praktisch der Neuhaus mehr oder weniger so im fast gefoult wird und dann einfach der Ball eine ganz komische Flugkurve nimmt. Also super, das war ja auch echt Glück, wie das Ding dann da reingeht. Das war halt ein Kaktor. Kaktor ist fast so der Woche. Als Cocktor nehmen, ja. Cocktor, ja. Habt ihr das gesehen, Cocktor, wo Klopp bei dieser Gameshow war? Ja, natürlich. Übrigens, die letzte Wer wird Millionär-Ausgabe hier mit Zeigler war großartig. Wie heißt die Sendung nochmal? Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ja. Ja, die fand ich auch gut. Die war sehr, sehr lustig. Da musste ich mehrfach leicht amüsiert aufstoßen. Ja. Wo diese Jugendlichen mit Trillerpfeifen dargestellt worden. Das sind ja mal Idioten. Ja, aber mit Trillerpfeifen. Das könnte ich sein. Und wenn die Münchner kommen, dann kriegen die große Augen, kriegen die. Also was ich gut fand, war, dass der eine sich auf die eine Seite stellt und schreit Hallo Nordkurve. Ja, das war gut. Und der andere von der anderen Seite Hallo Südkurve. Ja. Das fand ich schon gut. Doch, also ich sag mal so, das hatte oder machte auf mich den Eindruck, als haben da zwei tierisch viel Spaß. Und sowas unterstütze ich natürlich. Und tierisch viel Alkohol. Ja, das ist doch, also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wenn du das groß, jetzt stell dir mal vor, die würden noch so ein richtiges Blog aufsetzen, einen YouTube-Kanal. Ja. Ich bin mir sicher, unabhängig von der Mannschaft, die sie da anfeuern, könnten die beiden ganz unterhaltsam sein, wenn man die so ein bisschen begleitet. TuS Altstadt oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Altstadt. Das fand ich schon gar nicht so schlecht. Auch, dass die da sich komplett eingedeckt haben mit Mikrofon, Boxen und so Pyrotechnik. Das fand ich schon ganz witzig. Was war sonst noch so Witziges in dieser Ausgabe? Gab's noch was? Nee, also nur einmal gelacht. Einmal gelacht, ich denke, das reicht doch. In dieser Folge haben wir auch viel gelacht. Das Kaktor übrigens finde ich, das mag ich nicht so. Nee, diese ich mag's Rubrik. Auch. Die Rubrik mag ich auch nicht so, nee. Warum die so beliebt ist. Naja, wahrscheinlich, weil da viele regionale Vereine ihre Videos einsenden und das irgendwie deswegen ein bisschen viral geht oder so. Hier schalt doch mal beim Kaktor des Jahres ein und keine Ahnung. So Dr. Archivago fand ich auch nicht so gut. Nee, das finde ich gut. Entschuldigung, ich bin hier schon wieder. Das hat er geantwortet. Aber das kann ich jetzt nicht öffentlich verlesen. Nee? Nee, das würde die Öffentlichkeit, glaube ich, verunsichern. Na, dann lies mal vor. Ach, jetzt muss ich das. Jetzt pass mal, Ufi hat geschrieben, wenn er seinen Job ernst nehmen würde, wüsste ja. Er, was Hitzelsperger für Aufgaben hat. Das Interview war an Peinlichkeit und Selbstdarstellung nicht, wir reden völlig aneinander vorbei, nicht zu überbieten. Ja. Wenn wir Aufsichtsräte haben wollen, die über die Medien Vereinspolitik machen, können wir uns in HSV umbenennen. Oh, jetzt wird's aber. Ja, aber jetzt nochmal. Es geht mir doch nicht um dieses verfickte Interview. Darüber können wir ja auch diskutieren, ob das sinnvoll ist, sich als Aufsichtsrat bei Sport1 zu melden. Jetzt müssen wir erstmal davon ausgehen, dass er sich da gemeldet hat. Vielleicht hat auch Sport1 einfach angefragt, ja, und hat dann. Sky meinst du? Nee, es geht jetzt, das meine ich ja eben, es geht ja gar nicht um die Sache, die jetzt aktuell passiert ist. Er diskutiert mit mir ständig über ein Interview vom November, was mir ehrlich gesagt völlig Titte ist. Das Thema hat sich für mich erledigt, was im November für Interviews geführt wurden. Mir geht es um den Inhalt, der da rauskam. Der Inhalt ist das Entscheidende, dass Buchwald öffentlich erzählt hat, dass der Aufsichtsrat nicht in die Entscheidungsfindung mit eingebunden wird. Das ist der Punkt, den ich für bedenklich erachte. Und ich finde es wichtig, dass ein Aufsichtsratmitglied genau sowas an die Öffentlichkeit trägt, wenn er intern überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird oder beziehungsweise wenn er da die vielleicht schon geäußerte Kritik oder wenn die nicht vollgenommen wird, dann ja. Finde ich das völlig okay, dass man das öffentlich auf einmal anbringt, weil wie willst du es denn sonst machen? Ob das jetzt richtig ist, dass man in Interviews dann, wie gesagt, so Internas ausplaudert und dann auch so, natürlich ist der Satz, Buchwald hat irgendwie gesagt, er weiß gar nicht, was Thomas Hitzlsperger beim VfB macht, ja, dass das jetzt nicht besonders intelligent rüberkommt, ist geschenkt. Kann aber auch ist, wirklich im Affekt passieren, solche Sätze. Aber kurz zur Information, der macht die Jugend irgendwas da, ne? Ja, der ist Jugendkoordinator sozusagen oder Direktor von der Jugendakademie, hätte ich was gesagt, aber es ist Nachwuchsleistungszentrum. Und Randgruppenbeauftragter. Ein bisschen. So, aber das Ding ist ja schließlich, es geht doch gar nicht darum, was macht jetzt ein Hitzlsperger und weiß Buchwald, was Hitzlsperger macht. Es geht doch nur um diesen Punkt, dass der Aufsichtsrat nicht die Aufgaben wahrnehmen kann, die er eigentlich wahrnehmen sollte. So, und das ist für mich, du kannst doch nicht sagen, ja, wir können nicht darüber diskutieren, was Buchwald hier sagt, weil er weiß nicht, was Hitzlsperger macht. Trotzdem ist das doch, also nee, ich hab da, das macht mich wahnsinnig. Da werde ich so aggressiv, wenn der jetzt neben mir sitzen würde, könnte ich nicht mehr mit Worten argumentieren. Sondern würde es Brennnesseln machen. Nee, ich würde ihn mindestens jetzt mal schubsen. Ja. Boah. Aber ich merke so schon, dass und dann wird es würde auf jeden Fall eskalieren, weil er würde nicht zurückschubsen, weil er natürlich intelligent ist. Und das würde mich noch mehr provozieren, dass er sich nicht auf das Niveau herablässt. Und dann würde ich noch mal schubsen, sehr wahrscheinlich. Und dann würde ich so langsam anfangen, ihm einfach mal eine Ohrfeige zu geben. Hat der ein Profilbild in seinem Twitter? Nein, der Typ ist völlig in Ordnung. Das ist nur ein Beispiel. Das ist der Lennart, über den da lasse ich nichts Schlechtes drüber kommen. Ach, der ist aber fett. Der ist nicht fett. Nee. Der ist gut, der ist wirklich gut. Ja, also, ist auch so. Mit dem habe ich auch die Viererkette zusammen gemacht, unter anderem mit ihm. Ich auch. Und das ist wirklich jemand, der eigentlich, also man merkt bei ihm, dass er nicht so populistisch unterwegs ist, wie manch anderer VfB-Podcaster. So, und das ist sehr, sehr gut. Du brauchst so Leute, die einfach dann einen Schritt zurückgehen, sich das Ganze mehr oder weniger so als Drohne anschauen und dann einfach oft, sagen wir mal, nicht die falschen Entschlüsse treffen. Natürlich auch nicht immer alle recht haben, aber so, jetzt hattest du auch deinen Schlaganfall. Was für ein Schlaganfall? Du hast doch jede Folge jetzt immer neuerdings einen Schlaganfall. Oder so ein Kreuzworträtsel vorliest. Wann hatte ich denn den jetzt? Ja, gerade eben. Ich hab mir übers Gesicht gewischt. Naja, gut. Wie macht man das in Niedersachsen? Gar nicht, wir wischen nicht. Sehr geradlinig, denke ich mal, oder? Stehen wir machen das geradlinig. Wie nennt man die Folge? Ich muss nämlich los. Wohin denn? Du, das steht auf einem anderen Blatt. Oha, oha. Ja, wahrscheinlich wieder irgendwie so Kiffezeug holen, wa? Ja, hast du das mit einer Moderation Sendungstitel und Pointe geliefert. Aber ich dachte eigentlich, Sendungstitel irgendwie BVB, FCB, Punkt, RBL. Viel zu kompliziert. Kiffezeug. Es ist viel zu kompliziert. Kiffezeug, ist gut. Und als Beschreibung diesmal, wie man Erdbeershake macht. Okay, das google ich. Ich schick's dir rein. Ich zum Google. Wie man einen macht. Ja, wie weißt du's? Man. Nee, da hast du mich auf meinen Stuhl. Genau, ich nehme mich auch. Das lernt man nämlich nicht beim Sternekoch. Mach. Weißt du's? Ja. Wie denn? Ich hätte jetzt Milch genommen, Erdbeeren und dann geschüttelt. Oder ja. Nicht? Genau, die ganzen Erdbeeren. Alle Erdbeeren rein, die ich habe. Ja. Nee, finde ich gut, hast du recht. Ich hätte mal wahnsinnig Lust. Ich habe mir ein Spiel überlegt, das könnten wir eigentlich mal demnächst spielen. Und zwar. Dieter 50 steht doch an. Ja, das stimmt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man Pornodarstellerinnen an ihrem Orgasmus erkennen muss. Jetzt solltet ihr natürlich dann einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Pornos gucken. Vor allen Dingen von berühmten Pornodarstellerinnen. Boah. Dass ihr die auch unterscheiden könnt, wenn es soweit ist. Ja. Weil sonst wird es natürlich schwierig, weil. Welche Pornodarstellerin? Aber dann kenne ich mich wirklich nicht aus. Kennt ihr überhaupt keine Pornodarstellerinnen? Ich hatte einen sehr großen Crush mit Jana Bach früher. Ja, aber auch nur, weil die eine Pornodarstellerin waren, die kurze Haare hatten, dass irgendwie was anderes war. Ja, aber Jana Bach war geil. Das war ja das Tolle. Jana Bach war geil. Was hatte die? Schöne Brüste. Da gucke ich nicht hin. Ja, du musst ja nicht hingucken. Ach so, aber hinhören. Ich hab's ja trotzdem erfasst. Aber die Brüste höre ich doch nicht. Das kommt drauf an, was sie gerade macht. Ich google jetzt mal Jana Bach. Macht die noch was? Hinter der Kamera bestimmt. Nee. Die leckt nur noch im Arschloch rum von irgendwelchen Leuten. Jana Bach. Habt ihr eigentlich schon mal... Nein. Ich was beantworte denn? Das jetzt schon. Nein. Nee, dann frag mal. Also das ist ja wirklich ein dummes Schwein, der Potsche. Das ist ja immer bei so... Okay, bei es so ist ja so, dass zumindest in den Staaten so in den letzten Jahren der Trend aufgekommen ist, dass man das Arschloch von seiner Partnerin ausleckt. So. Und ja. Habt ihr das schon mal probiert? An wen geht die Frage? Wer zuerst beantworten will, kann gerne zuerst beantworten. Ich habe sie schon vorher beantwortet. Ich werde mich, wenn ich diese Stimmlage, ich muss nur die Stimmlage von dem hören, dann werde ich wieder in solchen Diskussionen nicht. Endlich! Ricky, hast du? Was? Im Arsch. Na, das gemacht, was du erzählt hast, was in den USA gerade. Also so intensiv, wie manch einer das beschrieben hat, habe ich es nicht hinbekommen. Aber dass ich einfach so drüber lecke, stört mich nicht. Nee. Aber so richtig, wie die das sagen, dass die da wirklich mit der Zunge richtig reinwühlen, das schaffe ich nicht. Also das schaffe ich einfach nicht. Das drüber lecken geht, da kann ich mir noch irgendwie was vorstellen oder so, aber es ist auch nicht schön. Also, aber es scheint wahnsinnig zu stimulieren, das ist mir schon aufgefallen. Also da läuft ja wirklich dann unter Umständen der Sabber in die Fresse. Also nicht aus dem Arschloch, sondern läuft ja dann von oben runter. Ja, gut, kommt doch an, wie rum das liegt. Ja, klar. Aber ich sag mal so, in der Regel habe ich... egal wie rum, machst du das nicht. Nee, egal wie rum jetzt die Frau liegt, kann ich ja in der Regel davon ausgehen, dass ich sowohl oben als auch unterhalb des Mundes noch Körperstellen frei habe, die dann aufkommende Flüssigkeit entgegennehmen, sozusagen. Ist dann die Frage, ob ich es auf den Kopf krieg oder aufs Kinn. OMG! Jetzt hat er eingeschissen. Jetzt pass mal auf. Jetzt hat er eingeschissen und merkt's gerade. Hast du das gehört? Das war der Gürtel, jetzt zieht die Hose aus. Nein. Pass mal auf, die letzten beiden Pornos, die Jana Bach gemacht hat. Ja. Waren 2012. Was? Ja, der Ringe. Pass auf, ich lese dir jetzt mal vor. Die letzten beiden Pornos, die Jana Bach in ihrem Övre vorzuweisen hat, waren 2012 zum einen Lustkauf, Investition der geilen Art. Geil. Und Kanalsex. Eine Moderatorin fickt sich durch. Oh. Findet Oder? Ihr auch auf X-Hamster und so diese User-Treffen immer so interessant? User-Treffen? Hör auf! Ja, was denn? Habt ihr noch nie ein User-Treffen gesehen? Bei X-Semster? Nicht nur da, überall. Du kannst überall. Gib doch einfach mal. Mein Gott, können wir das jetzt noch schnell machen, Chris? Ja, klar, das können wir noch. Da warte ich, hole ich mein Kiffezeug nur eine halbe Stunde später ab. So, wenn du jetzt gehen wir mal alle zusammen. Ich muss nur aufpassen, weil das Kind ist. Ja, wissen wir also doch. Nicht jetzt hier. Keine Sorge, ist irgendjemand gerade. So, jetzt gib da mal ein xhamster.de. Ja. Da gehen wir mal ruf. Ja. So. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben, bin auf einer Dating-Seite gelandet. Oh. Bei Hamster X? So, xhamster.de. Wieso komme ich denn da immer auf eine andere Seite? Wie heißt denn die Seite nochmal? Es ist com. Deswegen. xhamster.com. Also, ich habe ja noch was gewonnen. Warte, ich habe ein iPhone gewonnen. Da muss ich auch noch sehen. Ja, muss man. Mir wurde gerade der Penis vergrößert. So, jetzt gebt ihr oben Adblocker bei Suche ein User-Treffen. Da brauche ich nicht zu gucken. Ja, Chris schon. So, und dann siehst du da verschiedene User? User-Treffen. Als wo? Kategorie einfach Such in der Suchseite. Oben in der Suche. Ach so, ich dachte, ich musste irgendwie sowas aussuchen. Nein. Da ist es wieder, Ricky. So, und dann... Was ist es wieder? Das wollte ich erreichen, Was ist das wieder? So, du siehst dann praktisch... Ich möchte jetzt das Infantile von Pocho ergründet haben. Da ist es wieder. Was heißt denn das? Was ist das? Da ist es wieder. Was ist denn da wieder? Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass es da wieder war. Was war denn da wieder, Pocho? Jetzt ist es wieder da. Man kommt und dann geht's wieder. Auf jeden Fall treffen sich da fette, dicke Männer mit Pornodarstellerinnen, die sich sonst immer nur im Internet angucken können. Und dürfen die mal ordentlich wegschrubbern. Ja, aber gegen einen kleinen Ovulus von in der Regel 1500 Euro. Aber das finde ich so interessant, wie engagiert die Frauen sind. Also, das wird weil bezahlt ist bezahlt. Saftmuschi rasiert vor User-Treffen. Ja. Also wenn jemand mich, also wenn jemand geile Saftmuschi sucht dich oder so stehen würde, würde ich denken, was bist denn du für ein dummes Schwein? Also Saft. Bei dem Begriff Saftmuschi kriege ich direkt Ekel. Das klingt so wie ein ausgewrungener Schwamm oder so. Wie so ein Küchenschwamm, den seit 5 Jahren in der Hand hatte. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Bei mir muss immer eine schön blumige Beschreibung dastehen. Wäre zum Beispiel glattrasierte Floristenfläumchen. Nee, das geht nicht. Glattrasiert. Also was würde mich ansprechen? Glattrasiertes Brötchen? Nee, das wäre so eine. Brötchen. Schöne Frau würde, glaube ich, reichen. Schöne Frau würde für mich reichen, dass ich mal. Das finde ich so gut. Ein User-Treffen, da könnte man doch einmal hingehen. Zum Fick-User-Treffen. Ja, wir müssen ja nicht dann direkt den Vollzug melden, aber wir können ja einfach mal hingehen. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. Weil das ja, jetzt pass mal auf, mit diesen ganzen User-Treffen und so. Ich bin da ja immer dabei, aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also an mir liegt's nicht. Also, pass auf, beim Pocho bin ich mir sicher, dass für ihn so ein User-Treffen gar kein Problem wäre. Wenn? Überhaupt nicht. Pocho, ist dir mal passiert, dass du im Puff warst und deine Auserwählte geil geworden ist beim Ficken? Die tun ja alle so. Naja, aber man merkt es ja auch manchmal ein bisschen. Also ein wichtiger Hinweis, so, wenn du nochmal Vaseline nachlegen musst, dann könnte sein, dass Vaseline hat noch keine überhaupt angesetzt, aber... Das kann natürlich jetzt auch, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, aber vielleicht dachten sie einfach, ja gut, also... Das haben wir da nicht noch nötig. Ja, ich meine, guck mal, wenn du zum Beispiel einen Kolben hast bei einem Motor, der viel zu klein ist, brauchst du auch nicht so viel. Das ist eine Drecksure, du. Das gibt's doch gar nicht. Sagt der seit 21 Jahren den gleichen. Ach, egal. So, bitte aber, was? Nein, ich lass mich auf das Niveau nicht runter. Nein, du lässt dich auf das Niveau nicht ab. Eingangs zu diesem Themenkomplex sagst du zu mir, da ist er nun wieder oder sowas. Ja, da ist er nun wieder. Ja, da ist er nun wieder. Hier ist er, hier war er wieder. Ja, gut, also ich weiß gar nicht. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Und was für eine Ecke ihr mich hier drängen wollt. Du bist eine Nutte. Ich? So. Guido. Es war übrigens gerade eine Mitschrift aus der VIP-Loge des VfB Stuttgart, die der Pocho hier verlesen hat. Ich lade gerade noch Apex Legends runter. Ich lade mir das auch nachher noch runter. Ich bin bei 44% und es ist jetzt schon spielbar. Ja, das ist schon Spiel. Das ist ja auch nur 17 GB groß. Das ist das Titanfall-Dings. Ja, genau. Ohne Titans. Genau. Aber mit Fall. Ja. Ja, nee, ich. Ich schnupper da mal rein für For Free. Ganz für For Free kann man da immer mal reinschnuppern. Ist ja so. Wenn es nichts kostet, ist auch nichts. Ja, das stimmt nicht. Sagt der Schwabe. Sagt der Schwabe. Ich bin ja gar kein Schwabe. Ich bin ja nur hier, um die Welt besser zu machen. Ja, gut, also User-Treffen habt ihr keinen Bock drauf. Gut, dann halt nicht. Ja, kommt doch an, welche User-Treffen. Willst du da irgendwie so ein Bukake-Treffen gehen mit dem oder was? Aber was ist denn da los? Ich möchte auf ein Bukake-Treffen mit Hörern von uns gehen. Ja, okay. Oh, das wäre schön. Das wäre wirklich schön, wenn wir uns da alle hinsetzen und die dürfen dann uns ins Gesicht ordinieren. Wir dürfen alle mal Potscho in die Fresse wichsen. Übrigens, schöne Grüße das an den Grunsch, gerne. Das der letzte Woche in der 193 der ist auch im Chat. War. Der ist auch im Chat. Oh, wer? Grüße auf direkten Wege in Richtung Glonsch, war bei 93 zu Gast und da hat man mal gehört, der Glonsch, der hat auf jeden Fall eine Podcast-Stimme, kann ich schon mal sagen. Ja. Hat sich gut angehört, ein bisschen zu wenig Zeit bekommen aus meiner Sicht, weil da haben andere Leute viel länger sprechen dürfen, die ja deutlich auch nicht schlechtere Zeit. Stimmen ja hatten. Zeit. Die haben 9 Stunden lang geblauert. Das war ja der Spaß daran, Ricky. Ach, jetzt verstehe ich's. Weißt du? Ja, aber da habe ich mich gefreut, den Glonsch zu hören und auch mal seine Sichtweise mitzubekommen, warum er solche Bildchen macht, wie zum Beispiel auch ab und zu für uns und natürlich für 93. Ja, schöne Folge, 9 Stunden, ich habe mir nur 4,5 angehört, aber die waren gut. Ich habe auch nicht 9 Stunden Zeit, mir 93 anzuhören. Nee. Was mich gestört hat, dass 93 nicht die Eier in der Hose hatten, das komplett mit in einem Rutsch aufzuzeichnen. Man hat ach, haben sie nicht? Nee, das waren einzelne Segmente, die zusammengeschnitten wurden. Und das hat mich natürlich dann schon fast ein Stück weit herausgefordert, möchte ich sagen. Aber du musst ja so sehen, Call-In-Shows, da waren 9 Stunden gerade mal das Warm-Up-Programm bei uns. Ja, das stimmt wohl. Das war noch Zeit. Pre-Show. Und dann haben wir erstmal John Cena gegen Brock Lesnar geguckt. Ja, und zwar. Also und zwar live. Alle. Live und auch alle total motiviert. Ja, aber 9 Stunden haben wir ja früher wirklich, also das war ja zu Cult of Personality-Zeiten war das ja wirklich das Warm-Up. Haben wir wirklich? Am Freitag erstmal eine 9-Stunden-Sendung gemacht, mit René Weller telefoniert. Ja. Und anschließend haben wir dann mal eine richtige Ausgabe produziert. Also das hat mich natürlich schon nochmal so ein bisschen an alte Non-PG-Tage erinnert. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnten wir eine 9-Stunden-Sendung füllen? Ist mir eingefallen, wir brauchen eigentlich gar keinen Gast. Wir könnten schon mal Grunde 2 Stunden Der Preis ist heiß spielen. Ja, und dann reden wir erstmal für 6 Stunden über die aktuellen Ereignisse des VfB. Wenn ihr mich fragt, kriegt ihr eine Antwort. Ja. Übrigens hat der Schwab immer, wenn ihr mich fragt, kriegt ihr eine Antwort. So. Ja, wenn ich das höre, du, ne? Ja, ihr sagt jeder, da fragst du dich doch. Sagst du da nichts? Sagst du da nichts? Doch, ich sag dann immer was. Aber das Problem ist, dass ich schon bei dem, was ich sage, selber grammatikalische Fehler mache. Ja, gut. Aber gut, sei es drum. So, also auf jeden Fall 2 Stunden Preis ist heiß, könnte man machen. Dann Orgasmusraten, habe ich ja jetzt eingeführt, das wäre nicht schlecht. Ja, aber lass aber, schon mal aber jetzt 50. Die Frage, jetzt frage ich dich direkt zum Orgasmusraten. Meinst du da die auditive Orgasmus-Erraten-Sache, dass ich also erhöre, wer das ist, oder muss ich das Muschi-Zucken sehen, um dann zu erkennen, wer es ist? Rein am Stöhnen musst du erkennen, welche Dame da momentan... International oder nur national? Ja, können wir auch international machen. International kenne ich niemanden. Ich kenne mich da nicht aus. Nein. Also da müsste man sich wirklich halt erstmal vorbereiten auf die Sendung. Oder man macht es halt so, dass ihr das Alter ungefähr einschätzen müsst. Das könnte man auch machen. Na, du Ekelsau, ey. Ja, nee, da machen wir nicht mit. Da höre ich dann machen wir so nicht mit. Ich habe Potsch immer nur so einen grenzwertigen Kram, dass ich hier irgendwie seinen Twitch-Stream einfach nur torpediere, indem ich pädophile Äußerungen mache. Du dummes Schwein. Hast du wir gemacht? Wir müssen uns, sollte es zu Dieter 50 kommen, ja, wie gesagt, ich traue dem Braten hier noch nicht so richtig, wir bewegen uns aktuell wirklich auf das Einjährige zu, das wäre das zweite Mal in der Geschichte unserer Podcast-Gemeinschaft. Ja, eigentlich wir, unglaublich. Deswegen halt bloßes Maul. Aber sollte es dazu kommen, da könnte man sich wirklich solche Gedanken machen, dass man tatsächlich dann einfach mal so wieder richtig einen rauskloppt. Und dann laden wir einfach auch einen Clunch ein. Und zwar nicht nur für 10 Minuten, sondern für 15, eine Stunde. Komm, mach es rund 16 Minuten. Weißt du, was wir machen? Ja. Der Glonsch malt die komplette Ausgabe in einem Bild. Also, da muss ich dann praktisch ein riesiges Bild machen. Ja, dann nimmt einfach das Kacke-Emoji. Oder so eine Tapetenrolle. Eine Tapetenrolle. So, und dann muss er das skizzieren. So. Ich habe eine Idee. Und, ja, wir brauchen Gäste. Den Basti müssen wir 50? Fragen von 93, um Publicity zu bekommen. Publicity. Publicity. Also ich habe immer noch einen reichweitenstarken Podcast in der Hinterhand, aber ich weiß nicht, ob der dann einfach sagt, fick dich. Fatman meinst du? Fatman, Edit Fat Clap. Sehr gut. Edit Fat Clap ist einer der führenden Twitter-Accounts weltweit aktuell. Edit Fat Clap. Nee, aber wir sollten zu Dieter 50 wirklich mal richtig schön einen raushauen. Ja, das haben wir, jetzt haben wir die 45. Ausgabe in 5 Wochen. Machen wir schön auf den Samstag, gucken wir mal, wie es aussieht. Zur Not machen wir es auf den Freitag oder wie es bei euch passt. Müssen wir mal gucken. Ich habe richtig Bock drauf. Laden wir uns ein paar schöne Gäste ein. Ja, wie denn? Uschi Glas. Ja, Uschi Glas finde ich gut. Patrick Storch, Matze Klick. Schwarz. Würdet ihr Uschi Glas jetzt noch ficken? Nein. Nein. Die ist doch 80 oder so. Ja. Alter. Aber es ist Uschi Glas. Nein, Alter! Aber was ist denn aber? Was ist denn Uschi Glas für eine Aussage? Was ist denn los mit dir? So geil. Ja, da gebe ich dir ja recht. Aber was ist denn los mit dir? Ja, Uschi Glas. Nee, würde ich auch nicht machen. Alter! Also jetzt mal ohne Scheiß. Nein. Nee, Ricky. Nicht komplett ausziehen. Aber du kannst ja, wenn sie zum Beispiel jetzt... Nein! Die hat Spinnengewebe da unten rum. Jetzt nee. Wird auch so... Die rammelt weiter. Das ist eher so ein Kleister. Nee, da schwöre ich mit... Also, nee, das glaube ich, da frage ich jetzt den Ben. Ben Glaser, wie der heißt, ihr Sohn. Da frage ich nach, ob die nicht immer noch verkehrt im Alter. Wollen wir eine richtig schöne 50. Ausgabe das machen? Das kann ich jetzt alles noch nicht zusichern. Das ist mir noch zu heikel. Zu weit nee, weg ich kann es wirklich noch nicht machen. Das muss spontan geschehen. Also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Nein, also ich meine jetzt auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie jetzt einen Termin festmachen, sondern wir finden einen schönen, entspannten Termin, wo wir vielleicht mal ein bisschen ausgiebiger sprechen können. Ich einfach hier so festgezurrt in einem Zeitkorsett. Das liegt doch an dir. Heute. Ich trinke kein Bier. Du bist doch immer derjenige, der weg muss. Ich bin immer derjenige, der weg muss? Hast du nicht gesagt, du musst jetzt hier noch dein Kiffezeug holen? Das war heute for the very first time. Ja, reicht ja. Das hat mich jetzt schon so verunsichert, dass ich gar nicht fragen möchte, ob wir nächste Woche senden. Ich kann dazu keine Aussage machen. Und der Pocho sagt eh wieder, er kann es erst 4 Minuten vorher sagen, wenn er weiß, aber... Und dann ist er schon ab 14 Uhr bei Twitch und spielt hier Rocket League. Ja, und streamt einen Server leer. What? Ja, genau, da sagt er, kriegt noch einen Zahn gezogen, dann sagt er, der muss noch mal dahin und weiß noch nicht, ob er frei hat. Und dann ist er, dann schreibt er morgens um 7 Uhr, ja, ich bin online. Also am liebsten würde ich... Da war ich gerade fertig mit dem Frischfleisch einräumen, als ich die Nachricht heute Morgen geschickt habe. Ich weiß sowieso, dass das in Bremen, das klappt bestimmt auch nicht. Wie hieß sie? Hans. Das Frischfleisch. Ach so. Wollen wir, Ricky... Ich kann doch noch nicht Ja sagen. Nein. Wenn wir jetzt bald ein Jahr haben, ja? Ja. Ich gucke mir ja hier gerade unseren Twitch-Stream an und da sehe ich ja unser Dieter-Logo. 2-1 Heidenheim, nur kurz gegen Niederbusen. Und da sehe ich ja das Logo. 1-0 gegen Nürnberg. So, ja, wer? Entschuldigung. Berker Özcan hat das Tor geschossen. Fick deine Wer Mutter. Spielt? Berker Özcan hat für den HSV das Tor geschossen gegen Nürnberg. Und, habt ihr mal gesehen, wie Fiete Arp aussieht? Hodenheim hat gegen Hat er Leukämie? Jetzt reicht aber, gestern war Weltkrebstag. Habt ihr mal Peter abgesehen, wie der aktuell aussieht? Hör doch mal auf, den gibt's ja gar nicht mehr. Ist der tot? Der ist tot. Ich finde das echt despektierlich von dir. Das weil Peter ab tot ist. Ja. Das ist Fiete Arp, was sind das für Eltern? Wir ja, klar. Der so ein Fiete. Jan Fiete Arp. Ist das süß? Der kleine Jan Fiete Arp. Ja. Ah, oh, nee, unsympath ist das. Pleurofotze. Ja, also ich habe eine Idee gehabt, aber die möchte ich erst, die sage ich euch bei Dieter 50. Na, vorher bin ich auch nicht mehr hier. Nee, ich freue mich auf Dieter 50, das wird eine richtig schöne, steile... Das beruhigt dich doch mal, du setzt mich damit schon wieder unter Druck. Aber nur unter Druck, kann Druck entstehen Diamanten, Ricky. Hm, ja, der eine sagt so, der andere so. Jetzt hätten wir immer gut hier. Bei mir... Et bei noch mir steht unter Druck immer ein Riesenklumpen Scheiße. Ja, naja, gut. Schön. Kannst du ein? Ich hab keinen mehr, nee. Immer. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.